damit hat keiner gerechnet. Weltraumaffen. Sonntag, 18 Uhr. Ha! Das ist doch die pure Anarchie. Die Anarchie des pünktlichen Aufmachens, ja. Ja, willkommen bei den Weltraumaffen. Wem ist auch da? Wenn ein Gamergate mit seinen Flügeln schlägt. Sag mal was, Ewe. Aber. Es ist wieder Sonntag und wir haben wieder die ganze Woche Blödsinn gesammelt für euch. Ist das nicht wunderbar? Hervorragend. Ja, dann weiß nicht, wollen wir mal mit dem Blödsinn anfangen? Weil, ja, schon eingeblendet. Es ist ja doch eine Menge mal wieder. Wir können loslegen. Die dann weißen Männer von Google. Die weißen Männer von Google. Das ist die Verschwörung der Weißen von Google. Nehme ich an. Hm. Ja, es geht natürlich um den James Damore oder Damore oder Damore oder wie auch immer er heißt, der inzwischen eine gewisse Berühmtheit erlangt hat im Netz und darüber hinaus. Der dieses Manifest geschrieben hat. Rückständig, dumm und falsch. Diese drei Worte fassen ja, zusammen. Manifest ist ja auch schon quasi Spin da drauf. Also es ist halt ein Memo. Er hat halt ja was intern an den Konzern geschrieben. An seine Mitarbeiter. Nee, der hat es so, soweit ich weiß, hat er das so. Ah, Eckart, die Russen sind da! Ja, hi. Soweit ich weiß, hat der Typ das so gemacht, dass er halt ja eben dieses, wie du gesagt hast, Memo geschrieben hat, ne? Und er hat es dann an so eine Gruppe gepostet bei Google, so eine interne kleine Gruppe aus Skeptikern, so nannten die sich selbst, ja. Das war so richtig ironisch, ja, dass er das an eine Gruppe schickt, die Skeptiker heißen und diese Leute ihn dann dafür ans Messer liefern. Ja. Also er wollte nämlich auch mal wirklich Kritik bekommen und dachte so, okay, diese Leute werden schon wohl wissen, wie man das richtig kritisiert, ja, nach so wissenschaftlichen Standards und so, und hat alle so, ja, hat halt seine Arbeit da reingegeben und das wurde von dann auch so aufgeblasen. Ja, vor allem, ich meine, allein der erste Satz ist ja schon wieder total irreführend, ja, das Memo, das beinhaltet ja auch Statistiken und wissenschaftliche Fakten, hat damit seine Argumentation untermauert, ja, also alleine das ist ja schon wieder eine Lenkung in die falsche Richtung, ja, so nach dem Motto, der hat sich einfach aufgeregt, es ist nichts dran, ja. Ja, vor allem scheint wie so oft auch hier das Problem zu sein, dass die Journalistin den Text nicht gelesen hat. Also der Programmierer spricht in seiner Wutschrift unter anderem Frauen aus biologischen Gründen die Fähigkeit ab, technische Berufe und Führungsposten so gut wie Männer auszuführen. Das sagt er überhaupt nicht. Ja. Deshalb sei es ein Fehler, noch mehr Frauen oder Minderheiten in diese Jobs. Er sagt das Gegenteil. Er sagt, er ist für mehr Frauen und Job und Minderheiten in diesen Jobs. Ja, er sagt einfach nur, dass man da, anstatt dass man jetzt über die Identität von Leuten gehen sollte, man sie als Individuen behandeln sollte. Und er sagt einfach, dass es halt Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, die nicht gesellschaftsbedingt sind. Das ist alles. Er sagt, man soll die Leute wie Individuen behandeln. Schnappt ihn, den Nazi. Ja, ja, weißt du, ich finde es halt echt ironisch, dass Google, okay, mit ihren scheiß Suchalgorithmen, der sich da irgendwie im freien Markt durchgesetzt hat, als das erste und das größte und beste Ding halt, was halt, ja, gibt, ne, so alle anderen sind danach irgendwie angelehnt, ne, so, aber dass die selbst, ja, es nicht googeln konnten, ja, so dumm. Also die konnten das einfach selbst nicht googeln gehen, einfach kollektiv, weil sie sich vor einen Flatscreen setzen und den sie mit dem ganzen Geld da haben, ne, auf Google gehen und suchen biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und warum nennt sie ihn einen Frauenbeleidiger? Was ist das für ein Ton für eine große deutsche Wochenzeitschrift im Endeffekt? Ja, das ist so die Idee, ich nehme mal an, das ist die Idee dahinter, dass du, ja, dass der Typ ja was gegen das sagt, was der Feminismus sagt, dass es nämlich alles nur gesellschaftlich ist, ne? Und wenn er dagegen ist, was der Feminismus sagt, ist er gegen Feminismus, und wenn er gegen Feminismus ist, muss er auch gegen Frauen sein, und deswegen ist er frauenverachtend. Das ist genau, ja, genau. Die können da genauso gut antifeministisch hinschreiben, ja? Ja, es ist halt Aburteilen der Leute, ne? Darum geht's. Ja, eben. Es geht halt einfach, es geht nicht darum, dass deine Meinung gebildet wird. Es geht darum, dass deine Meinung so gebildet wird, wie jemand will, dass sie gebildet wird. Ja, der Spiegel hat ja auch in beiden Artikeln darüber jedes Mal geschrieben, sexistisches Manifest. Also, und wir haben jetzt halt einfach zwei Möglichkeiten. Das, die erste Möglichkeit ist, alle diese News-Outlets, ne, die kopieren das einfach eine von dem anderen, überhaupt keine Standards, wie nach Gamergate halt irgendwie so rausgekommen ist, ne, wie man gesehen hat, dass da einer schreibt was und das wird so stille postmäßig durchgeschickt, ne, so, okay. Und Clickbait verarbeitet. Ne? Ja, so, Opex, Narrativ, das Wort, das du suchst, ist Narrativ. Dankeschön. Ja. Oder diese Leute, weißt du, die sind wirklich von Grund aus böse. Also entweder sind sie unwissend oder sie sind böse. Beides qualifiziert sie nicht gerade als irgendwie so ein Nachrichten-Outlet, was Leute bilden sollte. So, boah. Ja, nee, also. Dass das Ängste auslöst, ne, das ist ja scheinbar auch begründet, weil der gute Mann hat ja seinen Job verloren direkt für das Sagen von ein paar offensichtlichen Dingen, ohne da irgendwen anzugreifen oder so. Das reicht ja schon. Ja, und dann haben dann auch Google-Employees sich dann so auf Twitter dann dazu geäußert und angefangen, irgendwie Listen zusammenzustellen von Leuten, die niemals irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Und stell dir einfach mal vor, das ist wie so eine Blogliste wie von Randy Harper, dieser Blogbot, ne? Dass der aber jetzt auf der Ebene von Jobs kommt, ja, dass du nicht einmal die Chance bekommen wirst, wegen deinen politischen Ansichten einen Job zu bekommen. Und das ist einfach so krank. Warum merken das die Leute selbst nicht? Ja, es gibt ja von anderen Mitarbeitern auch die Aussage, dass du halt eben quasi, du hast so einen gewissen Unterton, so eine gewisse Ideologie, die bei Google vorherrscht. Ja, alle sind besonders weltoffen und keine Ahnung, progressiv und sowas alles. Und jeder, der so ein bisschen konservativer ist, der hält mit seiner Meinung hinter den Berg. Ja, das sind halt Aussagen von anderen Google-Mitarbeitern, ja, die halt über dieses Manifest gesprochen haben. Und ich weiß nicht, also... Du hast schon richtig erkannt, das ist so wie so eine Blocklist von Randy Harper. Eher ist es noch eine Blacklist für Arbeitgeber. Ja, und ich meine, wenn ich mir vorstelle, der Typ hat vorher, glaube ich, im Silicon Valley gearbeitet oder so, wo alle relativ ähnlich gepolt sind, da wird er jetzt wahrscheinlich keine Arbeit mehr finden. Ja. Ja, und ich finde das so lächerlich. Ich meine, stell dir einfach mal vor, ja, wenn dieses Memo, ja, von einer Frau geschickt worden wäre. So, würden die Leute sich da wirklich genauso drüber aufregen, wenn eine Frau sagen würde, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Internalisierte Misogynie. Ja gut, was dann, ja, wahrscheinlich passiert wäre, was dann wahrscheinlich passiert wäre, wäre, dass die ganze Nummer überhaupt nie aufgebauscht geworden wäre. Also der einzige Grund, warum wir da ja überhaupt noch von wissen, ist ja wegen diesem Gizmodo-Artikel, wo sie das halt schon direkt mit diesem Narrativ halt rausgerotzt haben. Und da hätte das wahrscheinlich niemals jemand erfahren, dass da irgendjemand irgendwie was schreibt irgendwie. Na, das ist ja das Ding. Also ich meine, man kriegt halt das kalte Kotzen dabei und gerade halt eben bei solchen Firmen, die ja so viel Zugriff haben auf so viele Daten von so vielen Personen, wenn die da schon sowas an den Tag irgendwie legen, weiß der Himmel, was damit dann später mal gemacht wird, weil das ist ja eigentlich immer so das große Problem, warum auch die Leute immer diese Datenschutzsachen nicht so richtig greifen können, weil halt keiner irgendwie weiß, wie wirkt sich das aus, ne? Also ich meine, klar, da wird irgendwie was gesammelt, so ja, ist ja nicht weiter schlimm, so, aber irgendwann kommt da mal wer und nimmt diese Daten dann und setzt die irgendwie ins Verhältnis und trifft dann ein Urteil irgendwie. Ja, meine Mutter meinte auch so, ja, wozu brauche ich denn bitteschön irgendwie da so Sicherheit vor und warum sollte mich das stören, wenn jemand mich abhört, so wenn ich über was rede, ne? Ja, eben wegen dem, dass wenn du über was redest, was halt eben aus irgendeinem Grund, der nichts mit dir direkt zu tun hat, ja, auf so einer Liste dich packt, ne? Bei der es dann heißt, weißt du was, so die Leute mit dem Namen hier, die sind straffällig geworden, wenn es um Gedanken geht, ja, und die lass mal lieber sein, so. Ne? So, das ist alles toll, solange man halt einen Job hat und eine Position, ne, und alles ist okay und es scheint auch intern alles gut zu sein, ne, aber das kann halt echt einfach sehr jetzt neuerdings seltsam von so einer Ecke zerfallen. Ich weiß nicht, war es früher auch so im Arbeitsmarkt, dass du so wegen falschen Gedanken, die nichts mit deiner Arbeit groß zu tun hatten, einfach gefeuert worden wärst? Ja, sicherlich. Also in Deutschland auf jeden Fall. Also. Ja, da gab es doch was mit diesem, war das Porsche-Mitarbeiter, irgendein Auto-Mitarbeiter, der auf Facebook, glaube ich, einen AfD-Links geliked hatte und dafür wurde er dann entlassen. Es gab halt auch schon viel früher die sogenannten Extremisten-Erlässe. So wurden Haufen linke Studenten auf Lehramt in den 70er, 80ern nicht verbeamtet, wegen ihrer Ansichten, weil die Leute halt gesagt haben, nee, das verträgt sich nicht, links sein und Staat umstürzen wollen, so ungefähr. Also das hatte schon Tradition, aber eher von der anderen Seite halt. Ja, und du hast auch um Linksradikale. Außerdem hast du halt auch aufgrund von Religion in Deutschland, also die ganzen Kirchen und was halt eben das Lustige ist, nicht nur die selber, sondern halt auch die ganzen Firmen, die die Kirchen gründen, die haben halt auch diese besonderen Loyalitätspflichten. Und da kannst du Leute halt auch wegen ihrer sexuellen Orientierung zum Beispiel benachteiligen, einfach so, was anderweitig nicht gehen halt würde. Da werde ich mich schon irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt schon irgendwie selbst freiwillig in die Jobs reinbewegen, die Leute halt nicht machen wollen, weil da einfach weniger so Kampf drum ist und weil es den Leuten dann scheißegal ist, welche Ansichten du hast, wenn du, keine Ahnung, ihre Klo-Rohre so putzt, ne, so, oder die Kanalisation putzt, ne. Ist ja scheißegal, woran du denkst, wenn du da so unten bist, ne. So. Ja, dann sagst du zu deinem Zellengenossen, ich war in Heidelberg, aber hab mir überlegt. Das ist politisch zu heikel, oder wie? Ja, genau. Also ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich irgendwann, keine Ahnung, dass ich, weißt du, ich krieg meinen Bachelor fertig und wegen dem, was ich bei den Weltraumaffen mache, bekomme ich keinen Job. Weil es dann heißt, nee, rechts, raus, nein. Rechts, kannst du bei der AfD bewerben, passt schon. Nein. Ja, toll, nein. Alter. Ah, da kommen wir später zu. Na, machst du auf? Läuft eigentlich der Stream schon? Ja klar. Oh, hallo. Einmal mit Profis. Einmal pünktlich um 18 Uhr mit Profis. Hallo, das war Method Acting, okay? Das war so voll organisch reinkommen. Ja, ich habe gewusst, dass es hier schon losgeht. Ja, und hier, da wurde das Google Manifesto in Anführungszeichen da nochmal überprüft. Ja, ja. Und es ist nicht sexistisch, okay? Es ist wissenschaftlich begründet. Ja, die Frau, die hat halt, die hat ein PhD in Sexual Neuroscience von der Universität und es gibt halt für die Behauptung, die der Typ halt in seinem Manifest aufstellt, gibt es halt Studien, die das untermauern. Also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie jetzt pauschal irgendwas rausgehauen hat, sondern dass er halt nach wissenschaftlichen Standard gültiges Wissen über Menschen als dimorphe Spezies, als sexualdimorphe Spezies, hat er halt genannt. Und er wurde dafür entlassen, dass er akademische Resultate erwähnt. Also. Ja, aber weißt du denn nicht, ob diese Resultate nicht von ihrem Yellow Privilege kommen? Ja, das stimmt. Weil Wissenschaft wird ja immer beeinträchtigt und die asiatischen Einwanderer in Amerika sind ja so erfolgreich und deswegen ist sie vielleicht auch schon in dieser Verschwörung drin und dreht alles gegen Frauen und Minderheiten und so. Ja, wahrscheinlich ist sie krypto-weiß und dann höre ich so. Oder trans-weiß. Ja. Auf jeden Fall sie und viele andere eher wissenschaftliche Leute hier, genau, ist auch nochmal, da ist, glaube ich, die Frau So auch dabei unter den Vieren. Also der eine von diesen vier Wissenschaftlern hat gewisse Zweifel irgendwie an dem Ganzen, aber der Rest sagt, ja, das ist nach bestem Wissen von Evolutionsbiologie und Biologie gefertigt, dieses Schreiben. Ne? Und enthält keine Sachen, über die man eigentlich diskutieren muss, wenn man ein bisschen an Wissenschaft glaubt. Ja. Aber das ist jetzt alles auch ein bisschen zu spät. Ich meine, ich finde es interessant, welche Kreise es gezogen hat. Hier antworten quasi Wissenschaftler auf dieses Google-Memo. Ja? Aber gut, ich sag mal, das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Der Typ wurde entlassen. Ja? Ich glaube nicht, dass die dann sagen werden, naja, okay, wenn es so aussieht, dann können wir da nochmal drüber hinwegsehen oder so. Naja, aber du weißt doch, wie Amerika ist. Der könnte sich sein Leben lang versorgen, wenn er den richtigen Anwalt findet. Du meinst wegen einer Klage, ne? Ja, da hast du recht, das stimmt. Und es ist ja sogar schon im Real Life, es hat gestern jemand auf Twitter ein Bild von irgendwie so einer Werbetafel in der Nähe vom Google Headquarter gezeigt, wo jemand dieses Gulag statt Google als Plakat hingeklebt hatte. Also ich glaube, das zieht doch relativ weite Kreise. Ne? Ah, da. Ja. Genau. Ja, das Ding ist halt auch, weißt du, bei so einer großen Firma wie Google, wenn du da jetzt die Identitätspolitik als Krebsgeschwür am Wuchern hast, was macht das aus der Firma? Also ist das Ende, also wo ist das Ende der Fahnenstange für die Firma? Inwieweit tut ihre Politik das Produkt beeinflussen? Machen die irgendwann eine Datenbank daraus und sagen, schauen Sie mal, wir haben jetzt hier ADL 2.0, das sind alles Leute, die Sie nicht einstellen sollten. Also weißt du, à la Background-Check, wie du es für Finanzen hast, das jetzt Google zur Verfügung stellt, was für Daten du suchst. Also weißt du, ja, wofür auch nicht, wofür nur das, nicht nur dahin, Abel, sondern auch, was macht das für ein Gefühl, wenn du weißt, bei diesen Firmen, die alle deine Daten haben, sitzen Leute, die dich aus ideologischen Gründen hassen. Mhm. Und die mit diesen Daten auch Schindluder neben der normalen Verwertung treiben können. Mhm. Also ich finde es gut. Warum? Erklär dich. Naja, ich finde es gut, einfach aus dem Grund, weil, ich meine, wenn es das nicht gäbe, ja, dann hätten wir weniger, um uns über Sachen aufzuregen. Dann könnten wir sagen, so, wir haben alles Gute. Ich glaube, so. OPEX fühlt sich da einfach heimisch in der Firma, die Gulag ja. heißt. Also, das ruft mich halt irgendwie schon, ne? Nihilist. Ja, das ist so ein Krypto-Gulag, ja. Für so Krypto-Juden. Oh Gottchen. Ah, ja. Aber mich freut es, dass es Gegenwind gibt. Aber es gibt natürlich auch Rückenwind, nämlich von solchen, ich möchte das gar nicht irgendwie eine Website nennen, von so einem Haufen Scheiße wie Slate. Stop equating science with truth. Also hört auf, Wissenschaft mit Wahrheit gleichzustellen. Und ja. Evolutionäre Psychologie ist nur der offensichtlichste Fehler, den Science, also Wissenschaft so hat. Das ist also hier pure Propaganda. Ja, natürlich wird in dem Artikel dann auch das Übliche aufgeführt. Science ist von weißen Männern gemacht worden. Und deswegen gibt es in den Wissenschaften so viele Ressentiments gegen Frauen. Und das ist natürlich dafür verantwortlich, dass Frauen da nicht hingehen und so weiter und so fort. Ja, ne? Also, das ist fantastisch, oder? Also, aber ich meine, weißt du, so feministische Hackathons, die haben ja auch schon bei Wikipedia, haben sie sich immer stets darum bemüht, dass Evolutionsbiologie als Verschwörungstheorie dargestellt wird. Also ernsthaft? Ja, immer mal wieder wirst du, wenn du auf Wikipedia gehst, Evolutionspsychologie, dann heißt es, dass es eine Right-Wing-Conspiracy-Theory ist, damit man Leute rechts also, macht. Also es gibt dieses eine Ding, mir fällt der Begriff gerade nicht so ein dazu, aber da geht es darum, dass man, also so Wissenschaftler versucht haben, von Körpertypen ja auf die Persönlichkeit von Menschen zu schließen. Ja, so das ist halt, ja, das ist halt irgendwie nicht so ganz wissenschaftlich, überhaupt nicht wissenschaftlich. Aber das hat noch gar nichts über die ganze... Ja, und hier der CEO von Google, der Sundar Pichai, ne? So, ja, der sollte mal irgendwie sich mal seine Arbeit überdenken, weil das kann doch nicht sein. Der sollte seine Privilegien checken. Das sollte er machen. Nee, es hat mich gefreut. Es ist zwar nur Opinion Pages, Op-Ed-Kolumnist, aber mich hat es gefreut, halt einfach die veröffentlichte Meinung zu sehen, dass es halt nicht in Ordnung war, wie der CEO die ganze Sache gehandelt hat. Also das ist halt scheiße. Also. Bei uns darf jeder seine Meinung sagen, aber er fliegt raus. War so die Zusammenfassung von dem, was er gesagt hat. Der Sundar Pichai. Ja. Ja. Ja, und dann das ist auch so ein Ding, also dann haben Leute halt noch mehr Informationen über das Ding rausgegraben und Sachen dann nochmal rausgefunden, wie dass mehr als die Hälfte von den Leuten, die bei Google arbeiten, ja, sind nicht einverstanden damit, dass der James Damore einfach wegen seinem Memo dann gefeuert wurde. Die sind einfach nicht damit einverstanden und soweit ich weiß, haben da auch noch weitere Leute dann gegen Google noch geklagt, ne? So, das ist doch... Mann, ich weiß Leute, halt nur... Meinst du er selber oder... Nee, er selbst hat gesagt, er wird sich da irgendwie so lawyer up, wie das im Englischen heißt, also sich so einen Typen zulegen, der dann sein Recht im Gerichtshof vertritt und so. Aber noch andere Leute haben dann auch wegen derselben Situation noch geklagt, weil die dann, ja, ich meine, es könnte ja dann auch jemand anderen treffen, weißt du. Wegen seiner Situation oder weil die selber Probleme haben? Nee, wegen seiner Situation. Also wenn sozusagen, wenn er hat ja diese Situation jetzt durchgemacht und diese anderen Leute, nehme ich mal an, haben auch dann gegen Google geklagt, weil Google so diskriminierend ist, ja. Und sie halt auch so eine Ansicht vertreten und halt Angst haben. Da stand gerade, er hätte auf YouTube ein Video mit einer Right-Wing-Personality gemacht. Meinen die damit den Peterson? Könnte sein. Ja. Es könnte aber auch sein, dass sie hier diesen, na, wie heißt der Typ nochmal? Ist auch so ein kleiner Verschwörungstheoretiker mit der, hier, der meint, die Leute sollen sich von ihrer Roger Familie Joseph verabschieden und Watson? so. Bei dem war er nämlich auch. Fällt gerade der Name nicht Okay. ein. Molyneux. Bei dem war er. Molyneux, ah, Ja. okay. Okay, Molyneux. Der Kultleader. Warte mal, der Typ, der Fable gemacht hat? Nein, nicht der. Lass Peter in Ruhe. Ah, Gamergate schon wieder. Ah. Und hier Stellungnahme des Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist jetzt mal was anderes. Es geht hier um Agentin, dieses Ding, was so, ja, Stasi mit Sternchen oder so, glaube ich, war das, ne? Ja, So. Agentin, das war ja dieses Blog, was das Gunda-Werner-Institut von der Böll-Stiftung da betrieben hat. Und da wurden ja quasi Leute aufgelistet, die das Gunda-Werner-Institut für zu antifeministisch hält. Und da gab es ja jede Menge Kritik aus den ja, von Leuten, die darauf erschienen sind, aber auch von Kommentatoren halt in der Presse. Und deswegen haben sie jetzt hier dieses Projekt erstmal vom Netz genommen und hier diese Stellungnahme halt veröffentlicht. Und ja, also hier stehen so Sachen drin wie: Wir bedauern sehr, dass durch die gewählte Form manche an antidemokratische Methoden erinnert werden und entschuldigen uns bei denjenigen, die sich möglicherweise persönlich verletzt fühlen. Ich finde es toll. Ich finde es toll, dass die da so passiv-aggressiv dann so, weißt du was? Wenn es nicht diese Leute gäbe, die sich da erinnert fühlen an antidemokratische Methoden, ja, dann wären wir damit durchgekommen. Ja, natürlich. Also das Zitat ist einfach schon richtig hart. Wir bedauern sehr, dass durch die gewählte Form manche an antidemokratische Methoden erinnert werden. Weißt du, so, das waren Wow. eigentlich, das war kein Erschießungskommando. Es tut uns leid, dass sie das an ein Erschießungskommando erinnert hat. Ja, also das war keins. So dumm. Ach Die Gott. Heinrich-Böll-Stiftung steht im In- und Ausland für Bildungsarbeit. Ach, warum? Warum müssen Parteistiftungen deutscher Parteien ausländische Dependancen von Steuergeld, also von Parteienfinanzierung unterhalten. Ich verstehe es nicht. Es leuchtet mir nicht ein. Keine Ahnung, also ich würde eher anders fragen. Ich würde fragen, ja, wer, wenn nicht sie, ne? Aber So. Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit. Genau, ja, eben deswegen. Ja, Ukraine, Hust, Hust. ja, Ja. das meine ich ja. Die Aber sehen auch diese Werte und wollen sie Meinungsäußerung und vertreten. Wirtschaftsfreiheit. Wissenschaftsfreiheit. Wissenschaftsfreiheit, ja. Ja, frei von Wissenschaft, genau. Und dabei ist sie in ihrer Arbeit vom Respekt für Andersdenkende geprägt. Die stellen die nur an den Pranger. Sonst haben Ja. sie Respekt vor denen, aber sie stellen sie im Internet an den Pranger. Das wird man ja wohl noch dürfen, oder? Ja, also wenn das wirklich wahr wäre, dann wer kommt dann überhaupt auf die Idee, so einen Blog überhaupt aufzumachen? Es gab ja im Nachhinein jetzt auch noch irgendwie einen Kleinkrieg zwischen Don Alfonso und irgendeiner Tante, die da mit dranhängt, diese Fiona B., die auch versucht hat, Don Alfonsos Artikel in der Wikipedia zu massakrieren und jetzt auch mit einem Edit Annette Kahane zur Menschenrechtsaktivistin erhoben hat. Also auf Echt? eine Stufe mit Gandhi, Martin Luther King und ähnlichen Figuren. Okay. Soll ich mal reinziehen? Ich finde es toll, dass hier die Agentin-Ding, das Ding geschlossen wird, ne? Aber die Antonio Amadeo Stiftung irgendwie immer noch die Kahane dabei hat. Es Und ist halt lustig, dass die jetzt schon zweimal hintereinander für so eine Pranger-Veranstaltung auf die Fresse gekriegt haben und immer noch nicht lernen. Ne? Also Netz gegen Nazis, dieser komische Pranger war ja nichts anderes. Und da haben sie auch super Gegenwind bekommen. Und warum da nicht endlich mal jemand auf den Tisch haut und sagt, solche Nummern gehen halt einfach ja nicht, weil gut, sonst Netz gegen müssten wir sie ja. Nazis haben sie ja mit Bell Tower abgelöst und das war ja auch nicht viel besser. Da haben sie sich ja dann irgendwie behauptet, der hier, wie heißt der Übermensch. Ja, aber guck mal, es ist doch viel einfacher, halt ja, die Informationen wegzulöschen, die einem nicht gefällt. So wie hier dieser Kommentar von Dunja Hayali, ne? Der wurde offenbar als Hassbotschaft erkannt. Ja, ne? Ja, Ist mit doof, wenn man Algorithmus. irgendwie edgy satirisch sein will und dann kommt so ein Algorithmus daher und sagt, nee, so geht's nicht, Frau Hayali. Oh, stell dir mal vor, wir hätten so einen Algorithmus, der irgendwie Islamophobie irgendwie erkennt, ne? Oder so ein richtiger so Scharia-Bot, ne? Der dann so rumläuft und sagt, weißt du was, so, du hast gerade irgendwie Satire betrieben, das ist Haram. Oder der alle Hundebilder löscht. No. Oh nein, nicht die Hunde. Alter, wenn jemand nach deinen Otterbildern geht, dann ist Schluss. Dann ist Ende Gelände. Ja, aber das Lustige ist halt, also da hat jemand sie gefragt, Dunja Halali, du Nutte, warum so ein Hass auf Türken? In der letzten Sendung sei eine Anti-Türkei-Show gewesen und sie hat halt ähnlich dann zurückgesprochen. Emre, du endgeiler Ficker, warum das eine Beleidigung sein soll, fällt mir noch nicht ganz ein. Warum so ein Hass auf Deutsche? Das finde ich auch lustig. Warum so ein Hass auf Deutsche, wo in ihrem Umfeld genug Leute sind, die Hass auf Deutsche propagieren? Ja, aber Moment, aber ganz kurz noch im Chat gerade. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt bestätigt ist oder nicht. Markus Schäfer schreibt da, der Post ist aber wieder da. Er wurde wieder hergestellt. Ja, da wären wir gleich zu gekommen. Nämlich innerhalb von Stunden hat sich Facebook natürlich um die prominente Gelöschte gekümmert und hat den Beitrag kommentarlos wieder dahergestellt. Was mich halt stört, ist, dass wir nicht alle Dunja Hayalis Standing bei Facebook haben. Und dass ich wette, wenn ich sagen würde, hey, ihr habt einen Satire-Tweet von mir gelöscht, dass ich nicht diese Vorzugsbehandlung bekommen würde. Und jeder andere da draußen auch nicht, es sei denn, er ist halt ein VIP. Und das halte ich für falsch. Das entspricht nicht den Regeln von sozialen Medien, meiner Meinung nach. Ich finde es lustig, dass im Versuch die Medien, die sozialen, ja, von der Verrohung des Gesprächtons im Internet, ja, wieder zu erheben, ja, und ihn zu befreien davon und richtig zu stellen, ne, man eben das genaue Gegenteil bewirkt. Also, da haben wir ja schon häufiger drüber geredet, über diesen Gegensatz, ne, dass du quasi, wenn du da ein Günstling bist, irgendwie von der Öffentlichkeit, dann kannst du auch reden, wie du möchtest. Und wenn du halt eben eine unbekannte Person bist oder halt eben nicht im besten Standing irgendwie bist, dann musst du halt eben aufpassen, was du sagst. Das schön finde ich auch die Formulierung, dass Facebook offenbar aus Versehen den Post gelöscht hat. Was soll das bedeuten? Das heißt, dass sie hätten gucken sollen, ob das Dunja Hayali ist und dann irgendwie sagen, nee, das löschen wir nicht. Von vornherein oder was nennen die aus Versehen? Ja, das haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Dass ja jede Berichterstattung darüber, dass Facebook zu wenig löscht, immer auch ein Beispiel enthält von irgendwas, was Facebook gelöscht hat, was sie angeblich nicht hätten löschen sollten, nach den Maßstäben, die diejenigen, die diese Beiträge produzieren, halt eben anlegen. Also auch das. Aber ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, wie unglaublich peinlich manche Leute im Internet agieren. Endgeiler Ficker. Wer hat dir denn den Spruch beigebracht? Ein endgeiler Ficker. Die ist doch lesbisch, oder? Das macht mich alles durcheinander. Früher gab es nur zwei Geschlechter, da war das klar. Dann halt eine endgeile Fickerin. Ja. Vielleicht müssen wir das einfach alles erdulden. Ja? Der britische Autor Douglas Murray hat der Basler Zeitung ein Interview gegeben und sie haben ein schönes Bild gewählt, nämlich eine Kathedrale, die umgebaut wurde. Ja. Man sieht das Minarett da links. Haram, so nicht. Und inzwischen, ja. Ja, und er sagt ein paar sehr interessante Sachen, die mal wieder in der Basler Zeitung stehen und nicht in der deutschen halt. Also... In Deutschland kann ich mir schwerlich vorstellen, dass schon so deutliche Sätze in einem Mainstream-Medium auftauchen. Ich meine, sein Buch heißt ja auch schon The Strange Deaths of Europe. Also. Ja, also er ist eigentlich auch schon relativ pessimistisch. Er sagt eigentlich, das ist eigentlich schon alles mehr oder weniger passiert. Ne? Und es interessieren sich einfach auch zu wenig Leute dafür, weil halt auch, denke ich mal, durch dieses ganze Soma, was da ausgeschüttet wird über die Leute in den Medien, wo sie halt jeden Scheiß glauben. Dieser Satz hier, da den Absatz, wo die Frau Merkel drin steht, den könnten wir eigentlich mal kurz, da ist die Frage, Europas Politiker so schreiben, sie handelten wissentlich gegen die Interessen der Bevölkerung. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Warum sollte ein Politiker dies tun? Und darauf antwortet er sehr gut, nämlich ich behaupte nicht, dass die Politiker vorsätzlich Schaden anrichten, aber sie sehen, dass sie in der Vergangenheit das Falsche getan haben und wollen dies nun nicht eingestehen. Sie sind von den Tatsachen eingeholt worden. Jedes Mal, wenn es in Deutschland einen Anschlag gibt, ist Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, darauf angewiesen, dass die Schuld nicht ihr angelastet, daran nicht ihr angelastet wird. Der jeweilige Attentäter darf also keiner sein, der vor kurzem auf ihre Einladung hier nach Deutschland gekommen ist. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine simple Beobachtung. Da wird ja dann auch immer alles dafür getan, um zu sagen, der ist schon hier geboren, der war schon 5 Jahre hier oder was auch immer, damit bloß nicht diese Verbindung... verwirrt, ne? Verwirrt sind die alle. Auch ja, ein echter Flüchtling, der würde ja nie einen Anschlag machen, also war er vorher schon Dschihadist, ergo kein Flüchtling und damit kann es dann niemals ein Flüchtling sein. Aber ist nicht der ganze Punkt von Flüchtlingen, dass sie halt aus einem Land fliehen, wo sie halt nicht leben können und weil da Krieg ist und demnach es okay ist, zu schlussfolgern, dass die Leute eventuell nicht nur eine andere Kultur haben, sondern auch einen anderen Bezug zu Menschen leben? Hm. Wäre das nicht schon, ist das schon Verschwörungstheorie oder ist das noch Meinung? Ja. Wenn man halt von der Gruppe abweicht, riskiert man allein dazustehen und er sagt mehr als das, einen anderen Weg einzuschlagen, kann das Ende einer Karriere bedeuten und in manchen Fällen sogar zum Tod führen. Die meisten nehmen lieber den breiten Weg, als irgendwann in ihrem Nachruf schlecht dargestellt zu werden. Siehe James Damore. Ja. Ist ja genau das. Du hast was Falsches gesagt. Darf. Ach ja. Und hier auch dieser völlig legitime Ansatz von ihm. Man könnte sagen, wir haben Fehler gemacht und wir müssen diese Situation jetzt klären und wir müssen diese Fehler vermeiden. Aber die Politiker tun alle weiter so, als würde überhaupt gar nichts schieflaufen. Und Angela erzählt, wir können auch noch doppelt so viele nehmen, das können wir alles leisten und so. Liniennachzug. Weißt du, ich glaube, die Politiker scheinen irgendwie das nicht richtig umsetzen zu können, dass man dennoch, weißt du, für so ein gemeinsames Beisammensein und was weiß ich auch, meiner Meinung nach, dann von mir auch aus irgendwie Vielfalt von Kulturen, ja, und von Gesichtern und Hautfarben sein kann, ja, aber dennoch zugeben, dass es vielleicht ein bisschen so zu weit ging, ja. Es wird so getan, als könne man vernünftigerweise nur einer Meinung sein. Ich meine, 2015 war es in den Medien groß und breit vertreten, dass keinerlei Terrorgefahr von Flüchtlingen ausgeht und dass es alles absolut friedlich sein wird, dass es keinerlei Probleme geben wird. Da hieß es, dass es unrealistisch sein, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland verändert durch die Flüchtlinge. Ich mir dann auch denke, wie kann man eigentlich sowas Realitätsfremdes sagen? Wenn der Europol-Chef meinte, dass natürlich sich damit die Sicherheitssituation komplett ändert. Aha. Ich habe bei der Heute Show, dass oft halt alles Weitere die Bevölkerung beunruhigen könnte, Ebel. Und dann lässt man das lieber weg. Ich habe bei der Heute Show mal so ein kurzes Video halt gesehen gehabt, so ein Bit halt, ne? Da meinte dann so ein Typ, der hat da so einen Witz erzählt von wegen, ja, hier so 99 Leute stehen in einer Bar, kommt einer hinzu, wird's voll, ja. So, haha, von wegen, haha, so ganz viele Leute leben schon hier, wir nehmen neue Leute auf und wow, jetzt ist es schon zu voll. Das ist so ein lächerliches Argument, guck mal, wie blöd so Leute sind, die sich darum Sorgen machen, ne? Das Problem mit dem Beispiel von, es kommt eine Person mit dazu, wir haben jetzt 1 Million Leute, die dazugekommen sind und die sind ja alle in einer Altersgruppe, die nicht der Alterspyramide von Deutschland entsprechen. Wir haben mehr als 50% der Leute sind über 50 Jahre alt, aber wir haben in die jüngeren Bevölkerungsschichten eine sehr hohe Einwanderung. Ja. Das tut dann das Gesicht von Deutschland halt schon ziemlich stark verändern. Man kann jetzt sich darüber streiten, ob das gut, ob das schlecht ist, hin und her, aber einfach nur diese Feststellung, dass wenn so eine hohe Gruppe in die Bevölkerungsschicht von unter 30-Jährigen einwandert, dass das Land nicht grundlegend verändern wird, einfach das selber in Frage zu stellen, das geht halt nicht und das findet man immer wieder in den Medien. Also, und ich würde die gerne alle einladen und sie hier gerne einmal durch die Innenstadt meiner schönen, kleinen, lauschigen Universitätsstadt prügeln und mir dann sagen, dass sich das hier nicht verändert hat. Das möchte ich gerne von Ihnen hören, das ist lächerlich. Und gerade auch was Raub, Diebstahl, Gewalt angeht, haben wir hier in den letzten Monaten in der Stadt Sachen erlebt, ein 14-Jähriger, der einem 37-Jährigen Messer in den Rücken sticht und solche Sachen. Das gab es vorher hier so nicht in der Häufung und in der Art. Abgesehen von den ganzen Sachen, die vertuscht worden sind, was die Kriminalität auf dem Gelände der Erstaufnahmestelle anging. Und da habe ich jetzt nur schon mehrere Leute kennengelernt, die da im Sicherheitsbereich gearbeitet haben und die sagen alle, wir durften nichts nach außen geben. Oh Mann, der Text ist aber echt so richtig realistisch trocken halt, richtig krass. Also ich mag ihn, der ist echt gut gemacht, aber ja, Es ist halt irgendwie schon, ja, normalerweise freut es mich, wenn meine Ansichten bestätigt werden, aber jetzt gerade ist es eher deprimierend. Also hier, man kann vieles versuchen, nur gibt es keine Garantie, dass es davon funktioniert. Und auch hier, Hamed Abdel Samad oder Majid Nawaz müssen im Untergrund leben. Ein Hamas-Kommandeur, der in London wohnt, hat dagegen keine Probleme. Wie kann sowas sein? Wie kann das in einem aufgeklärten, demokratischen, westlichen Staat sein, dass dieses Ungleichgewicht besteht und man nicht den Leuten, die Druck auf Nawaz und Abdel Samad ausüben, dass man denen nicht mit sowas von dem Rohrstock auf die Finger gibt? Ja. Ja, und also das, was er jetzt hat, er mich auch wieder verloren. Ja, also dieser Absatz ist Quatsch. Die Kirche hat von langem aufgehört, irgendeinen Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen. Also in Deutschland stimmt das auf jeden Fall nicht. Vielleicht in England, aber in Deutschland stimmt das nicht. Also würdest du wirklich sagen, dass die Kirche sehr stark, also zumindest noch irgendwie Einfluss auf Politik und Gesellschaft hat, oder? Ja, also die haben in vielen Dingen das letzte Wort. Das merkst du auch schon allein daran, dass es ja in Deutschland sogar eine Partei gibt, die sich das Christliche da irgendwie auf den Zettel schreibt. Und auch in den anderen Parteien gibt es genug Leute. Ich sage nur die Grünen mit Katrin Göring-Eckardt, der ehemaligen Vorsitzenden der Synode der evangelischen Kirche, oder also diese laienpolitischen. Er erklärt das ja unten drunter in dem Absatz nochmal ein bisschen näher und sagt halt, Ratzinger hat einmal gesagt, Kirche und Politik sollen sich darauf verständigen, dass Erstere dem weltlichen Machtanspruch entsagt. Letztere im Gegenzug aber anerkennt, dass die Stimme der Kirchen bei moralischen Fragen von Bedeutung ist. Ich glaube, da geht es eher darum, dass halt, wir hatten ja vorher ein System, in dem die Kirche noch deutlich mehr weltliche Macht hatte. Und dass wir jetzt halt ein System haben, wo die Kirche zwar an moralischen Fragen mitentscheidet, aber halt nicht mehr gesetzgebend sozusagen oder Judikative, eine eigene Judikative hätte für normale Menschen, sage ich jetzt mal. Für ihre eigenen Leute hat sie das, aber. Naja, also für normale Menschen auch. Guck dir mal die Feiertagsregelung an den Bundesländern. Ja gut, aber das ist ja vom demokratischen Souverän sozusagen beschlossene Regelung. Das ist ja nicht, die Kirche hat ja nicht gesagt, so, wir machen das jetzt so und der Staat muss das übernehmen. Das ist ja alles noch über eine Schnittstelle. Ich glaube, er meint die direkte Macht. Naja, selbst klar, natürlich wenn, das hat klingt die Kirche, das alles, aber ich bin völlig deiner Meinung, dass das nicht stimmt, dass die Kirche aufgehört hat, Einfluss zu nehmen. Das ist Blödsinn. Ja. Kann man nicht der Staat irgendwie sich zur Aufgabe machen, die Kirche zu kontrollieren? Der Staat kontrolliert doch schon sonst nichts, was er kontrollieren soll. Also viele Leute meinen ja auch, dass das im Moment der Fall wäre. Also dass es quasi so eine Art Korrektiv vom einen zum anderen gibt. Also der Staat kontrolliert die Kirche und die Kirche kontrolliert den Staat. Aber das stimmt halt nicht. Also wie viele Leute ja auch denken, dass das Religionsunterricht irgendwie dazu dient, dass der Staat irgendwie da den Leuten irgendwie beibringen, was eine gute Art und Weise für Religionsausübung wäre. Aber das stimmt halt eben auch nicht. Also, wenn es einem darum geht, so Leuten Moral beizubringen und gutes Denken beizubringen, also so fehlerfrei, ne, dann macht man einfach irgendwie ein bisschen so ein paar Jahre einfach Logik und dann hat man es schon. Also das wirkt halt echt Wunder, ja. Da braucht man keine Religion. Du mit deinem Logikunterricht. Ja, ist halt so, ja, okay. Ja. Ja, vielleicht würde es aber auch helfen, wenn man die Kinder nicht zu kompletten Vollidioten erzieht, wie das momentan so, wenn man sie mit Konsumscheiße vollstopft und ihnen irgendwie. But what if the child consents? Also wenn die einzige Wahl ist Konsumscheiße oder so ein Spiritualitätsscheiße, dann will ich doch lieber Konsumscheiße haben. Ja, also schon, ganz im Ernst. Ja, das ist doch im Endeffekt kein großer Unterschied. Das hat aber damals auch der gute Moses schon beim goldenen Kalb erkannt, dass das nicht so weit voneinander entfernt ist. Also das eine löst das andere halt ab, aber ich weiß nicht, ob ich jemanden besser finde, für den Bibi sein Lebensinhalt ist oder ein Typ, der irgendwie vor 2000 Jahren gesagt hat, die Menschen sollten mal nett zueinander sein. Was ist, wenn wir einfach die Literatur an die Leute einfach so, die fiktive Literatur an die Leute einfach glauben, als ihrer moralischen Zentrum so, ne? Einfach alle paar Jahrhunderte einfach aktualisieren. Ja, jetzt stellt sich so Harry Potter langsam als sehr prädominantes Ding raus, so hier. Harry Potter, komm, so greatest story ever told. Das ist doch ein Symptom, das ist doch keine Hilfe, das ist doch ein Symptom, dass die beliebteste Buchreihe unserer Zeit schlecht geschriebene, fantasielose Kinderbücher sind. Das ist traurig. Es gibt so viele gute Bücher da draußen. Wie 50 Shades of Grey zum Beispiel, ja? Ja gut, also ich frage, das ist sowieso alles Zeitverschwendung. Ja, auf jeden Fall, hier verliert er mich halt. Ne? Also das ist einfach nur Gobbledygook hier. Die Wahrheit ihrer eigenen Ja, das ist halt immer, immer dieser Narrativ, dass der Westen am Untergehen ist, weil wir die christlichen, christlich-jüdischen Wurzeln verraten haben, weil niemand mehr gläubig ist und Menschen, die nicht an Gott glauben, die keine 5 Kinder haben und deswegen alle sterben. Das ist halt dieser Narrativ, der dann da halt rausgehauen wird. Ja, genau, genau. Der Dennis Prager, der auch, auch. Man könnte davon. Auch, aber ich will nochmal seinen Advokaten spielen. Man könnte auch sagen, das, was die Kirche, die auf der Wahrheit ihrer eigenen Behauptungen beharrt, hat eine ehrlichere Wirkung auf die Gesellschaft. Und im Endeffekt betrifft es nur die, die an diesen Typ mit den Sandalen glauben, was die machen. Aber würde die Kirche auf der Wahrheit ihrer eigenen Behauptungen beharren, könnte sie nicht so, so eine Islam-Apologetik betreiben. Und könnte nicht so sich aus allem rauswuseln. Ja, aber was würde sie dann machen? Also da steht ja auch jede Menge Kram drin, der auch wahr dann ist, der auch nicht viel besser ist als Islamismus. Ja, naja, ja, nur weil er halt nicht durchgesetzt wird. Mein Modell war ja, die Kirche bleibt weiterhin die Kirche, die für ihre Mitglieder zuständig ist. Ja? Also außerhalb hat die Kirche weniger Einfluss auf den einzelnen Menschen. Und die macht keine Gesetze und sowas. Aber wenn sie halt in ihrer Beeinflussung der Gesetze traditioneller wäre, wäre das meiner Meinung nach festigend für die Werte. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich würde es halt einfach toll finden, wenn, weißt du, die Kirche einfach mal so selbstkritisch wäre. So, weißt du, wie so Profis halt, ne? Ich meine, wenn ich jetzt auf die Straße rausgehe und sage, keine Ahnung, meine Religion ist so das 40K-Universe, ne, und dann fange ich an, da aus dieser Literatur da zu lesen und daran zu glauben, ne, dann werden mich Leute ja nicht als irgendwie einen Gläubiger ansehen, ne. Aber wenn ich da, keine Ahnung, 2000 Leute zusammentreibe, 200.000 Leute, 2 Millionen Leute, ja, dann wird's schon ernsthaft. Also hier, Deus Vult. Ja. Ave Maria. Das ist auch eine schöne Geschichte, da ich glaube Dortmund war es, ne? Nee, Duisburg. Dort wurden die Mülleimer verziert mit verschiedenen Sprüchen irgendwie. Mach's rein war der Hashtag dazu. Wahnsinnig einfallsreich. Und es wurden halt, wenn man jetzt ein bisschen runterscrollt, sind die nicht türkischen Beispiele, die alle schon, komm mal hier, Kevin zum Beispiel, oder sauber Steffi oder solche Sachen stehen da halt drauf. Und jetzt gab es halt auch machet Mehmet und geht doch Gülcan. Ja, ich meine, das ist doch. Ja, aber komm, Alter, da regen sich hier die Leute auf, über dass du dann auch an türkischen Vornamen mit reinnimmst oder was. Weißt du, das ist dieses typische Diversitätsgesabbel, wo egal was du machst, du machst es falsch. Ja, du machst es falsch. Asche über mein Haupt, Alter. Ich finde es halt lustig. Deutschland ist White Hill Central, dass das überhaupt in den Nachrichten kommt. Ich finde es halt einfach echt lustig, dass es jetzt mittlerweile mir persönlich scheißegal ist, welche Seite sich drüber beschwert oder ob jetzt links und rechts beide gleichzeitig drüber rumquengeln. Ja, es ist ein lächerliches Nicht-Problem, okay? Ja, aber es ist so Unverschämtheit, dass überhaupt jemand damit beschäftigt wird, dieses Problem zu besprechen in der Zeitung. Das ist halt einfach Fake News, ne? Also wirklich, also wenn wir von Fake News reden. Nicht, aber ich finde, es ist keine Fake News. Ich finde, es ist wichtig eigentlich, dass die Leute solche Kontroversen sehen, weil es ist ja völliger, also da muss ja selbst dem dünnsten Brettbohrer auffallen, dass da was nicht stimmt, dass da Kafka-eske Konstruktionen am Start sind. Findest du das wirklich kontrovers, sowas? Ich finde, das ist die absolut banalste Scheiße. Und dass sich die Leute darüber aufregen, zeigt einfach nur wieder, ja, in was für einem beschissenen Klima wir leben. Wenn quasi ein türkischer Name benutzt wird, ja, weil das ist halt ein sehr, sehr, sehr, also das ist halt eben, wo die das gemacht haben, Stadtteil mit einer, also da gibt es ganz viele verschiedene Menschen, ganz mit vielen verschiedenen Hintergründen, die wollte man auch ansprechen. Ja, also ich sehe da einfach das Problem nicht. Ja, aber das ist ja gerade das Ding, dass halt eben die Leute sich denken so, wenn du auf deinen Müllbeutel Steffi und Kevin schreibst, alles prima, aber du kannst doch nicht die guten Leute Gülcan und Mehmet irgendwie auf den Mülleimer draufschreiben. Ja, müssen die den Mülleimer, die dürfen den auf die Straße werfen, oder was willst du mir sagen? Nee, ich will ja gar nichts damit sagen, aber das ist scheinbar die Denke dahinter und das ist ja das, was einen halt richtig wild macht. Und man kann sich ja auch ohne weiteres ein Paralleluniversum vorstellen, in dem nur die deutschen Sticker irgendwo kleben und dann irgendjemand Bunthaariges angelaufen kommt und meint, das wäre rassistisch. Ja. Ob die davon ausgehen würden, dass in Duisburg nur Deutsche leben. Ja, Leute, also, ich habe die genauso wahrscheinlich böse sein wird. Nee, ich denke nicht, dass es genauso wahrscheinlich ist, solange wie es um Mülleimer geht. Ich hab die Lösung gefunden für diese Nicht-Probleme oder Nicht-Beiträge, ne? Wenn so irgendwie, ja, ab so, keine Ahnung, ab so 5 Strikes, ja, wenn du so eine Zeitung vertrittst und für eine Zeitung schreibst und dann irgendwo sowas die Zeitung dann bringt, ne, dann nach 5 Strikes, ja, die der Staat halt mitverfolgt, ne, dann geht's dann ab hin, weißt du was, du bekommst einfach einen Tumblr-Block und ab geht's. So. Dir wird sämtliche Möglichkeiten entzogen. Kein Wort ist illegal! Wie ja klar, kein Wort ist illegal, ja. Aber das kommt halt eben auf so Plattformen viel besser an, weißt du. Ich mache mir doch nur Sorgen wegen dem Markt, den die Leute dann ja hier so haben wollen, ne? So auf sich lenken wollen. Und da ist Tumblr halt viel besser, ja. Sommerloch, der Artikel. Genauso wie der Eierskandal. Sommerloch. University of Oregon Journalism School updating curriculum to increase focus on gender, diversity, ethics. Wenn diese Welt etwas braucht, dann sind es noch mehr Universitäten, in denen du diese Fächer studieren kannst. Vor allem nicht nur Universitäten, das wichtige Wort ist das vierte. Das ist die Abteilung für Journalismus. Fokus auf Gender Diversity und sogenannte Ethics. Wir können uns schon vorstellen, welche Ethics das sind. Jetzt kann irgendwo Mikroaggressionen begehen und so. Das sind die Ethics. Critical Whiteness. Critical hier irgendwas. Theory. Okay, wenn hier irgendwas im Text, in den Hashtags, in den Tags, ne, zu dem Text, irgendwas von Gamergate ist oder Feminismus, Alter, dann kurz ich. Nee, das ist ein sehr kurzer Text. Das ist einfach nur die Information, dass die Uni jetzt. Der Primary, also der erste Blick der Forschung sollte auf Gegenständen, die mit in den Intersektionen der Diversität und Inklusion zusammenhängen, liegen. Also die Intersektion von Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Klasse, Gender und Identität. Nee, das ist kein Journalismus. Dann wären wir wieder bei OPECs Vorschlag. Wir können einfach auch den angehenden Journalisten in Oregon einen Tumblr-Blog geben. Und dann ist auch gut. Dann können sie sich das von anderen Tumblr-Blogs abgucken. Aber ja, eine ganze Uni zu nehmen, und also eine ganze Abteilung für Journalismus zu nehmen und zu sagen, unser wichtigster Fokus ist Diversity und Gender und bla und Intersections, da wird mir richtig schlecht. Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann einfach niemand anderen mehr haben in diesen Feldern als dieses Pack. Also ich glaube, mittlerweile haben wir einen ziemlich guten Namen für so einen Test, ja, um zu schauen, ob du da wirklich, wenn da von Diversität die Rede ist, auch Diversität von Gedanken hast. Ne? Da würde ich den Namen jetzt einfach mal geben und das wäre dann der Damore-Test, ja. So, wie James Damore. Hast du nicht was Griffigeres wie Voight-Kampf-Test oder so? Nein. Aber also der Damore-Test wäre, dass du, wenn sich eine Gruppe oder irgendeine, keine Ahnung, irgendjemand Diversity auf die Brust schreibt, ne, so hingehst und sagst, weißt du was, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind nicht rein gesellschaftlich und wir sollten Leute nicht nach Gruppenzugehörigkeit bezeichnen, sondern nach individueller so Charakteristiken und Handlungen. Ne? Und wenn du dann da gefeuert wirst, dann besteht, dann fällt sozusagen das, wo du es gesagt hast, diesen Test halt durch, ne? Besteht nicht. So, und da kann man da bestimmt so eine Liste führen von Unternehmen, die da ja halt ja Diversität auf der Brust stehen haben, aber nichts davon wirklich umsetzen. Ja. Helicopter Rides. Nein, das ist zu weit, Abel. Nein, Abel, lass den Kommi runter. Lass den Kommi runter, sachte, ja, nicht zu hart, ja. Nein. Keine Ahnung, auch du weißt das mit Oregon, du hast dann wieder, keine Ahnung, einen Jahrgang von Journalisten, die dann rausgehen in die Welt der Medien und anfangen nur kulturmarxistischen Dünnschiss in die Welt rauszuschreiben, weißt du? Und ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du der eine oder die zwei Typen in Oregon bist, die konservativ sind und trotzdem sich für Journalismus interessieren, die werden dann rausgemobbt, ne? Oder werden halt schlecht benotet oder was weiß ich, ne? Im schlimmsten Fall von diesen komischen Leuten mit Baseballschlägern verprügelt, wie wir sie da in wo war das? Ach, diese ganzen Colleges und Universitäten, das verschwimmt schon vor meinen Augen. Evergreen, genau. Ja, ja. Ja, das ist halt auch so ein Problem. Ne? Zum einen beschweren sie sich darüber, dass es auf der rechten Seite halt auch so viel Meinungskram irgendwie gibt, der Quark ist und irgendwie amateurmäßig. Ja, aber zum anderen, so auf so einer Journalistenschule will man die Leute auch nicht haben, dass sie vernünftig lernen, wie das funktioniert. Vernünftig lernen. Hallo, das sind schon mal zwei Worte, ja, die so richtig nach Patriarchat und nach Privileg stinken, ja. Also vernünftig und Ja, und vor allen lernen, Dingen gerade ja. in so einem Ding wie Journalismus oder generell Wissenschaft, was ja eigentlich die Welt beschreiben soll, so wie sie halt eben sich darstellt, dass Ja. irgendwie direkt so eine Brille da aufsetzen zu wollen, ist halt auch hochproblematisch. Also Und vor allem einfach, ich verstehe halt echt nicht, woher dieser Reiz kommt. Weißt du, nur weil, selbst wenn wir davon ausgehen, dass da jemand irgendwelchen Mist labert, ja, dann aber hinzugehen und zu sagen, hier, du hast Mist gelabert, ja, und du darfst deine Meinung nicht verbreiten, ja, ist halt in, ja, halt irgendwie schon so nicht einfach so zusammenzuschließen, ja. Das kann man halt nicht wirklich machen und dann sagen, hier, man ist für Freiheit und Demokratie. ja, vor allem auch ist es doch auch so, dass wir eh schon so ein Ungleichgewicht haben bei dem, was Chris eben angesprochen hat, von wegen Fake News und so. Breitbart ist böser Populismus und Achse des Guten ist auch schon fast Nazi und dieser ganze Kram. Und auf der anderen Seite haben wir tausende unwidersprochene Blogs, die alle dasselbe schreiben. Bei Weiss angefangen über Wired und den ganzen anderen Scheiß, Jezebel und Salon. Und da kommt keiner auf die Idee, dass das extremistische Laber-News Well. sind, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ja. Ja, kann man so ein Kreuz verlinken und ja, sich eine eigene Realität schaffen. Bei Ja, Republika. aber Diese weißt du, Realität kommt halt irgendwie auch in die Mainstream-Medien. ja, das ist Und ja die genau das, andere was ich Realität ist meine. böse. Ich verstehe es nicht. Es geht ja nicht darum, dass du deine eigene Realität nicht für dich bilden darfst. Es geht darum, dass du, wenn du eine hast, ja, diese dann aber nicht äußern könntest, ohne dabei halt wirklich so existenzielle Konsequenzen zu befürchten. Ja. Und es ist Das halt, ja. Ding ist halt auch, weißt, wenn du jetzt so Nischenseiten hast, wie zum Beispiel Salon oder Jungle World, die halt auch einen starken Bias an den Tag legen, das bleibt ja nicht nur dort die Geschichte, sondern andere Nachrichtenseiten schreiben ja dann auch drüber und übernehmen die Geschichten. Ich meine, guck dir doch mal Gamergate an. Das ging auf fucking Gawker los. Mit Gammelartikeln, die dann einfach nur von anderen Blogs wiederholt worden sind und plötzlich schreibt die BBC drüber. Ja, und Weißt irgendwie ist es dann bei der UN gelandet und dann irgendwie das FBI hat ermittelt und ich mir so, was ist da los? Ja. In 20 Jahren gibt es da bestimmt irgend so eine CSI wieder mal, irgend so ein Ding, so eine Serie und da machen die auch wieder irgendwas über Gamer und wieder über Gamer geht. Oh. No reset button in the real world. Sudden Death. Go home, Gamer Girl. Ja, Mann, No Gamer sind social tot. justice in Gamer sind gaming. over. Ja. Naja, ab geht's, weiter geht's hier. Trillerpfeifen sind kein Argument. Wup, wup. Ja, da geht es um das Bündnis gegen Rassismus, Aufstehen gegen Rechts, irgend so Gegen rechts. ein eine der vielen Initiativen, in denen sich wieder andere Initiativen, die wir schon kennen, zusammenschließen. Da ist die Linke dabei und die Grünen und was weiß ich wer. Und die wollen die AfD aus der Öffentlichkeit vertreiben. Und ja, Ja. der Autor dieses Berichts hat damit ein Problem, weil das habe ich ja auch schon im Zusammenhang hier, gab es ja bei mir auch Anschläge mit Buttersäure auf AfD-Stände und so. Ich kann es auch nur nochmal wiederholen, das sind nicht meine Freunde, aber ich bin dafür, dass sie, solange sie auf einer demokratischen Basis stehen und solange sie zur Wahl zugelassen sind, dass man sie halt nicht so behandeln kann und schon gar nicht können sich andere Parteien und NGOs und Scheißdreck zusammenschließen mit dem Ziel, die aus der Öffentlichkeit zu vertreiben. Wo sind wir denn hier? Habt ihr nicht Ja. verstanden, was Demokratie ist? Eben, ich meine, weißt du, wenn du das zu Ende denkst, wo soll das bitte enden, ja? Ich meine, im Endeffekt, ich fände das gut, wenn du halt eben die ganzen Leute von diesen Parteien irgendwie in eine Arena sperrst und die sich gegenseitig mit dem Knüppel auf die Schnauze hauen, bis irgendwie am Ende nur noch einer übrig ist und so weiter, ja? Aber die Frage ist, wäre das sehr demokratisch, ja? Und hier hast du halt wieder so ein Riesenbeispiel dafür, dass halt das vollkommen legitim ist, gegen die AfD vorzugehen für irgendwelche Parteien, die angeblich unsere Demokratie wertschätzen, weißt du, weil es halt eben etabliert wurde, dass halt eben, dass man sich der AfD gegenüber so verhalten darf. Ja? Und ich finde das zutiefst undemokratisch. Ja, ist halt echt lächerlich, weil, weißt du, so viele Leute reden darum, dass es ja voll schlimm ist, ja, dass Leute irgendwie online anderen Leuten sagen irgendwie, dass die Kacke sind und irgendwie, keine Ahnung, kill yourself, faggot und so, ne, aber keiner von den Leuten, die da was gegen machen wollen, haben auch im Entferntesten scheinbar das Problem damit, durchzugreifen und die Leute dann komplett auf wirklich fundamentaler, so lebenserhaltender Ebene zu zerstören, mit so ganzen Listen oder, ja, aus dem Job entlassen werden oder keine Ahnung was. Weißt du, oder zu doxen halt, ne? Ach, sie gaben ihren guten Namen als erst Unterzeichnerinnen für ein bundesweites Bündnis, das auf 40 Seiten Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen gibt, damit der Bundestag nazifrei bleibt. Nazifrei! Nazifrei? Ist es wie in der Schule, dass du, keine Ahnung, wenn zu viele Nazis sind, hast du nazifrei. Alter. Ja, das Peak-Nazi wird es auch noch in Deutschland geben, wo das Wort jegliche Bedeutung verliert, weil es einfach immer wie Konfetti umhergeworfen wird, wie an Karneval. Einfach ja. Nur, oh, Schlappschlag, guck mal den, der ist böse, der ist ein Nazi, guck ihn, ergreif ihn. Weißt du, Leute kommen zu mir, okay, weil ich habe ja diesen Job da, internationale Ferienkurs und so, Leute kommen halt aus aller Land so zu mir und fragen mich zum Beispiel halt in meiner Klasse so, ja hier, wie ist es denn eigentlich hier, warum darf man hier nicht so ganz seine Meinung sagen und wie sieht es hier aus so politisch und so mit Meinungsfreiheit in Deutschland und so und dann fange ich ihnen an zu erzählen und die kommen selbst auf dieses Ding von, oh, warte mal, hat Deutschland immer noch irgendwie, gibt es hier Leute, die immer noch denken hier, die hätten irgendwie so gilt, irgendwie was auszubaden, irgendwas gut zu tun, irgendwas mit Nazis, sind die wirklich also verklemmt? Und ich sag dann so, nee, sind sie halt nicht wirklich, aber so die Leute, die da auf die gehört wird oder eine mögliche Position ist es halt, ja, geht bis hin zu, weißt du, einfach Deutsch als Identität auslöschen, einfach weil du sie ideologisch nicht magst, ja. Und da gucken mich die Leute blöd an und es ist halt verständlich, ne? Ja, gucke ich auch blöd. Ja, ne? Aber ich meine, man kann es ja eigentlich schon an den Unterzeichnern sehen. Hofreiter, Özdemir, Göring, Eckardt, Stegner, Schwesig, Barley, das liest sich wie eine Fahndungsliste. Weißt du, und ich finde es auch echt lustig, weißt du, weil ich bin so ein bisschen woke, was Nazis angeht, ne? Und dann würde ich dann so fragen, ja, okay, aber meint ihr jetzt Strasserismus, der da nicht auf Expansion und Juden ausrotten war, oder meint ihr Hitlerismus? Beides war Nationalsozialismus. So, wäre es denn nicht sinnvoll, wenn wir schon beim Islam differenzieren, auch bei Nazis zu differenzieren? Na. Können wir nochmal auf einen hochgehen, weil da waren ganz interessante Fakten darüber, dass sie das Bündnis erklärt eine Zusammenarbeit mit der lokalen Antifa für oft lohnenswert und empfiehlt sich vorab bei regionalen Antifa-Strukturen zu informieren, um die rechte Bedrohungslage einschätzen zu können. Okay. Rechte Bedrohungslage einschätzen zu können, ja. Fantastisch. Das erinnert mich an diesen Juden aus Stuttgart, der von der Antifa einen Lattenzaun mit Stacheldraht und Blut vor die Haustür gelegt bekommen hat, weil er in der AfD drin ist. Und dann wird er als Nazi bezeichnet. Und hat halt, weißt du, diesen Kerzenständer da mit den sieben Dingern da. So. Meinst du die Menora? Genau, die Menora und ein Judenstand an der Wand. Und ich denke mir so, Leute, hat euch ins Gehirn geschissen. Das ist jetzt euer Nazi oder was? So. Oder auch hier mit hier die gegen die rassistisch motivierte Gewalt der AfD. Was für eine, also ich habe jetzt noch nicht wirklich mitbekommen, dass die AfD nach dem Parteitag, dass die rausgegangen wären und irgendwie ja, wieder geknüppelt hätten oder so. Aber so einen dämlichen, undifferenzierten Kommentar kannst du nur schreiben, wenn du alle, die ein bisschen konservativ in einen großen Topf schmeißt und die AfD zum Beispiel mit irgendwelchen rechten Zonen-Ronnies vergleichst, ja, die weiß ich nicht, samstagabends auf die Straße geben, um Ausländer zu klatschen, ja. Die AfD ist nicht rechtsradikal, ja. Sie sind halt irgendwie, ich würde die AfD als konservativ beschreiben, auf jeden Fall irgendwie eher rechts, ja, aber die sind jetzt nicht irgendwie so total abgespaceden Neonazis. Ja, Douglas Murray würde die wahrscheinlich mögen. Das ist das zentrale Problem einfach, ja. Dass man nicht jemanden Nazi nennen sollte, wenn er keiner ist, weil das ist wie mit dem Wölfe, irgendwann hört halt keiner mehr. Wenn Nazis kommen, dann gute Nacht. Ja, nicht. Weil da wird es die Antifa nicht vorretten können, wenn wirklich irgendwann Nazis hier an die Macht kommen. Ja, sie wollen die verpasste Partei von den Bühnen und Mikros fernhalten. Das ist undemokratisch. Das ist nicht, das ist demokratieschädigend. wenn man sowas will. Ja, aber guck mal, wir haben doch schon festgestellt, dass es diesen Leuten, die dafür kämpfen, darum geht, dass man halt irgendwie auch mal über Menschenrechte hinweggeht, ne? Da ist ja nicht das Wohl des Individuen entscheidend, sondern das Wohl der Menge, des Kollektivs. Und das ist ja halt eben deswegen links und extrem. Als wäre das Debakel für die Erstunterzeichner nicht groß genug, wurde Ende Juli bekannt, dass der Verfassungsschutz das Bündnis beobachtet. Was? Ja, weil diese, steht im zweiten Satz, weil die radikale interventionistische Linke zu den Unterzeichnern gehört. Ah ja, okay. Und die scheinen wohl nicht so ganz auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen. Mhm. Ja, fand ich einen interessanten, guten Artikel. Leider auch wieder auf einer viel zu kleinen Plattform. Danke, Herr Kistler. Sehr schön. Ich google den Namen nochmal kurz. Ich glaube, ich kenne den schon irgendwoher. Oha. Haben wir eigentlich schon unsere letzte Woche Fake News aufgelöst? Ja, genau. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir random ab und an so voll natürlich geplant Fake News reinsprinkeln. So, ne? Das ist kein Fehler von unserer Seite. Ja, und selbst wenn, ja, dann haften wir nicht dafür. Ja, schaut in unsere Beschreibung. Glaubt doch nicht wirklich, dass wir geglaubt haben, dass Erdogan auf dem Mond war, oder? Oh nein. Wir wollten nur gucken, ob er auch kritisch uns zuschaut. Genau. Genau, ja, das ist so das wöchentliche Wetter. Das war alles nur ein Test. Wir haben heute wieder eine falsche Meldung eingebaut. Genau. Fordert euch auf, die falsche Meldung zu finden. Das wöchentliche Weltraumaffen-Fake-News-Quiz, ja, so. Und wenn ihr diese Woche das Weltraumaffen-Fake-News-Quiz erfolgreich auflöst, gewinnt ihr von mir ein, weiß ich nicht, was habe ich hier rumliegen? Ein Handjob. Ein Pepe. Ja, aber wir haben auch noch hier bestimmt noch unser Bingo zu erfüllen, ne? Er hat aber schon das K-Wort gesagt vorhin. Oh nein, oh okay, verstehe. Ich habe es vorhin kurz untergebracht. Kultur, was? Adorno-Kacke! Adorno-Kacke. Ja, ja. Park ist, der ist dein Kulturmarxist. Das kennt er. Okay. Geht's weiter? Ja, okay, es kann weitergehen. Ich habe auf die Schnelle das nicht gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ schon mal, indem ich einen Artikel geschrieben hat über Ostern und Tanzverbot und sowas. Über Ostern und Tanzverbot. Ja, ich kenne meine Pappenheimer. Internal messages show some Googlers supported fired engineers manifesto. Also, was? Ja. Kritiker an den Pranger! Ja, ne, das ist Nachrichten, die von Mitarbeitern bei Google ausgetauscht wurden, ne, so zeigen halt, ne, das, ja. Ja, gut, Wired zeigt hier Screenshots und sie sind sogar so weit gegangen, die persönlichen Informationen rauszunehmen, was ich für einen Aktivistenhaufen wie Wired ja schon fast Journalismus finde. Das stimmt allerdings. Das muss man anmerken. Also da kommen einige Sachen, die halt sagen, ja, aber das stimmt doch. Frauen sind halt im Median zum Beispiel kleiner und leichter als Männer und solche Sachen. Also ganz viele völlig unschuldige Zustimmungen, weil Leute empirisch in ihrem Leben gelernt haben, ja, meistens sind die Männer ein bisschen größer und öfter sind die Frauen ein bisschen schmaler. Es gibt natürlich bei beiden auch Extreme, Männer, die sehr klein und schmal sind oder Frauen, die sehr groß und breit sind. Aber im Median ist es halt nicht so. Und ich mache mir ein bisschen Angst, dass wenn da schreibst du dann irgendwie, hier fehlen leider die Fotos in dem Archiv, aber dann schreibst du halt irgendwas auf deinem Google-Account, auf deinem internen und dann am nächsten Tag ist es in der Zeitung, weil es irgendein Arschloch, der eigentlich behauptet, er sei für soziale Gerechtigkeit und so, aber in seinem Hass hat er sich gedacht, ich scheiß mal auf Datenschutz, ich scheiß mal drauf auf Vertraulichkeit und Privatheit. Müsste derjenige, der die Screenshots geleakt hat, der müsste rausfliegen, weil der hat nämlich ganz offensichtlich gegen die Datenschutzvorgaben von Google mit Sicherheit verstoßen. Aber das ist ja doch Peak Social Justice. Also wenn du hier irgendwo was Sexistisches siehst, weil wir ja wissen, dass alles sexistisch ist und alles rassistisch ist und das ist deine Aufgabe, alles da zu benennen, ne? Dann ist das ja doch gerechtfertigt und dann machen das Leute. Aber erstmal hier geht's drum, warum Frauen fremdgehen. Ja, das ist, weiß nicht, ob mich der erheitert hat, der Artikel, oder mich eher traurig gemacht hat. Ja, genau, die Frau Ludwig, die blaue Bombe, ist wieder da. Hey, Leute, hey, wer weiß das denn so genau? Weiß, versteht ihr, weil das von weiß ist. Als wenn wir den Gag nicht vor 100 Jahren in irgendeinem Titel gemacht hätten, OPEX. Ja, aber hallo, ja, ich werde alt, ja, meine Witze nicht, ja. Was weiß ich, hatten wir mal einen Titel, ja. Ja, was weiß ich, ne. Gehen. Ein Handbuch für Frauen beschäftigt sich mit den Vorurteilen, seinen Partner zu betrügen. Wir haben mit Autorin Michelle Binswager über Monogamie, Mündigkeit und Vergewaltigungsfantasien gesprochen. Degeneriert aktuell, heute in Broadly. Müdigkeit, nicht Mündigkeit. Ja, aber Männer, denen wird das ja immer zugestanden, ne? Die können nicht anders und so, die werden auch nie von ihren Frauen geschieden danach oder irgendwie. Oder kommen wegen Anschuldigung ins Gefängnis, oder Frauen lügen ja auch dafür nie, in irgendeiner Form, ja, oder werden, verlieren ihre Kinder. Ja, komm. Frauen sind nicht mündig, natürlich sind nur müde. Natürlich sind es Frauen, die Frauen gelten als egoistische, unverantwortliche Beziehungszerstörer, Männer natürlich nicht. Ist ganz klar, wenn ein Mann irgendwie seine hochschwangere Frau verlässt, um mit seiner 19-jährigen Sekretärin durchzubrennen, klatschen alle und rufen Bravo und so. Ja. Ich finde es halt echt lustig. Affären sind für viele nach wie vor der Inbegriff des ebenso verbotenen wie lustvollen Nervenkitzels. Trotzdem gibt es kaum Leute, die offen dazu stehen, ihre Partnerin oder ihren Partner betrogen zu haben. Ja, weil es einfach nicht sozial geächtet ist und so, weißt du? Ja, aber kaum Leute stehen so dazu. So, weißt ja. Du, oh, der, Alter, dieser Fremdgang, der war so gut. Ja, gib doch mal deine ganzen Affären zu. Mach doch mal, ja. Ja, ne? Ja. Ja, ich bin da vielleicht aber auch zu hoffnungslos romantisch gewesen irgendwie in meinem Leben oder so, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist halt das Dümmste, was einem passieren kann. Hm. So, und aber ja, offensichtlich denkt Lisa anders und auch viele Frauen denken anders. Hast du offenbar noch nicht den richtigen Ratgeber gekauft, sonst wäre das alles kein Problem. Ach ja. Also ich kann dazu nur sagen, meine Ehre heißt treu. Sag mal, warum ist der Reiter auf der rechten Seite so voll klein? Wie lang ist der Artikel? Warum? Da kommt noch Werbung. Ach so, ah, okay, ja klar, muss er. Weiß. So groß geschrieben. Ach nee, und andere Artikel. Plötzlich wird die Familie zu einer was? Oh, Entschuldigung. Keine Ahnung. Ja. Das ist auch eine gute Beschreibung von den Leuten, die für Weiß schreiben. So, keine Ahnung. Ja, aber das ist, ich finde es auch so, warum ist das nicht auch irgendwie ein Zeichen von einer komplett kaputten Gesellschaft, wenn wir schon Ratgeber auf den Markt bringen, wie ich meine Beziehung zerstöre? Ja, wenn du noch nicht mal mehr das hinbekommst. Weißt, du musst deine Beziehung halt dekonstruieren, ne? Nach marxistischen Maximen. Eigentlich könnte man doch sagen, dass irgendwie die Cuckolds, ne, so, dass die Leute sich da wirklich gegen diesen marxistischen Ansatz von dem Zerstörung der Familie und dem Zerstören des Kapitalismus so, ne, eben dann den Kapitalismus retten werden. Ne? Weil ja, was glaubst du, warum Anti-Gamergate zum Beispiel voller Kacks war? Ja, natürlich, weil die sind davon immun, ja. So. Ja. Türkischer Geheimdienst infiltriert auch Deutschlands Polizei? Fragezeichen. Tut er das? Ja, nein. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Dass es unter den Polizisten mit türkischen Wurzeln dann vielleicht Leute gibt, die gar nicht dem deutschen Staat so zur Verfügung stehen, mehr einem anderen. Und da muss man sich halt auch nur überlegen, was ist mit den Informationen türkischer Staatsbürger, die hier leben, die vielleicht halt auch den Fehler gemacht haben, ihr Kind auf eine Gülenschule geschickt zu haben oder irgend sowas. Was ist mit deren Daten? Was ist mit deren persönlicher Sicherheit? Was ist mit Abhörmaßnahmen oder irgendeinem anderen Scheiß, den der Typ, der Polizist machen kann, wenn er das will. Ja, ne? Hier ist eine Hauptkommissarin, die Routineuntersuchung des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz, und die hat wohl anscheinend Kontakte zu türkischem Geheimdienst. Ja. Ihre Vorgesetzten nahmen dies allerdings nicht ernst. Das ist eine schöne Umschreibung für wir wollten nicht rassistisch sein, wahrscheinlich. Ja. Verdächtige Kontakte zu Mitarbeitern der türkischen Generalkonsulate in Frankfurt und Mainz, Sicherheitsbehörden der Türkei. Aber das, weißt du, So Artikel, so Nachrichten, die geben mir halt schon Hoffnung darauf, dass vielleicht MK Ultra doch nicht eingestellt wurde und man kann da irgendwie, wenn man auf so eine Liste kommt, dann irgendwie dann LSD in sein Wasser bekommen und dann so ein Sleeper Agent sein. Das wäre echt geil. Du hast wieder zu viel Alex Jones geguckt. Nee, der redet ja von schwulen Fröschen. Aber Male Vitality, das nehme ich schon, das brauche ich. Ja. Ich wollte nur mal übrigens sagen, dass es wissenschaftlich belegt ist, ja, dass wirklich Chemikalien ins Wasser gelangt sind und dafür gesorgt hat, dass es zum Beispiel nachher Zwitterfrösche gab und solche Sachen. Ja, ja genau. Alle Leute das für Fake News gehalten haben, weil halt eben Alex Jones es gesagt hat. Aber waren die Zwitterfrösche schwul? Gute Frage. Vielleicht lag das auch an Alex Jones' Oberarm. Hör mal, wir müssten eigentlich einfach nur die Gesellschaft von Fröschen beobachten und vielleicht, weißt du, das gesellschaftliche Geschlecht herausfinden von den Fröschen. Ich meine, vielleicht sind die ja nicht binär, weißt du. Also ich meine, es kann wirklich sehr, sehr faszinierend sein. Es gab doch heute einen Artikel auf Danisch, wo ich so ein bisschen meinen Aluhut auch schon gleich aufgezogen habe, weil da ging es darum, dass irgendwie in der Schwangeren Progesteron verordnet worden ist vom Frauenarzt. Und Progesteron angeblich für eine höhere Anzahl an Gender-Dysphorie in den Nachkommen sorgt. Aber das hört sich schon echt nach Aluhut an. Ne? Ja, aber die ist halt freigesprochen worden, konnte den Dienst wieder aufnehmen und hat aber, so wie es aussieht, sagt der Verfassungsschutz, weitergemacht. Verdachtsfall auch in der Kölner Polizei, Beziehungen zu DTIP und MIT. Das ist halt, home is where the heart is. Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Und wenn du als Türke in Deutschland dein Herz hast irgendwie und sagst, Deutschland gefällt mir und ich möchte hier bleiben und so, dann hast du auch nicht diese Anfälligkeit, diesen Blödsinn zu machen. Aber wenn du immer sagst, nein, die Türkei ist meine Heimat und die ist wichtiger, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn du Hauptkommissar in Deutschland wirst. Weil ich möchte nicht, dass jemand, der im Endeffekt wegläuft, wenn es ernst wird, oder noch da, oder vielleicht sogar für jemanden arbeitet, der uns Böses will, dass der bei uns in einer hohen Position ist. Finde ich scheiße. Ja. Also meine Eltern haben ja geweint, als sie hier nach Deutschland kamen und ihnen Geld gegeben wurde, weil sie nämlich in Russland sowas nie hatten und sie mussten sich alles selbst verdienen. Sie haben sich da richtig krass beleidigt gefühlt. Also das war dann so toll, ich habe hier überhaupt nichts geleistet und ich bekomme schon Geld, ne? Und das ist halt irgendwie so, für mich macht das schon Sinn, dass man sich da irgendwie so schämt, ne? Aber für die meisten Leute, die jetzt hierher kommen, scheint es echt so, wenn überhaupt, nur so eine Nebenreaktion zu sein. Also die Hauptreaktion ist, gib mehr Geld. Ja. Naja, ich war damals ja am 10. November 1989 war ich in Berlin. Und da waren die Schlangen um die Banken für die Ausgabe des Willkommens-Hunis. Dreier Schlangen, die um den Block rumgehen. Ne? So. Also die Leute hatten da kein Problem. Ja. Aber es passt jetzt auch, glaube ich, thematisch nicht so ganz, weil ich denke mal, ist diese Polizisten, von der du da redest, dass die jetzt schon zweite Generation in Deutschland sein werden. Mhm. Ja, aber dann finde ich es noch komischer, dass die keinen Bezug zu Deutschland offensichtlich haben. Oder keinen festen Bezug, wie auch immer man das ausdrückt. Es ist sowieso häufig so, dass halt diese zweiten und dritten Generationsleute teilweise viel radikaler sind als die von der ersten Generation. Der Majid Nawaz hat es ja auch erzählt, dass als er durch die Gegend gerannt ist und den Leuten was vom Kalifat erzählt hat, da haben die alten Leute ihn ausgelacht und meinten so, wovon redest du überhaupt? Interessant ist dann, dass gerade genau diese zweite und dritte Generation gar nicht mehr als Migrant geführt wird. Ja, Migrationshintergrund, deswegen gibt es ja dieses Wort. Ne? Ja. Und wir haben große Lücken im Ausländerregister, oder was? Großartig! Genau, was ich nicht gedacht hätte, muss ich sagen. Voll neu und interessant. Nee, interessant schon. Ja, ich warte mal, ist eine Lücke nicht eigentlich irgendwas Schlechtes? Nee, so eine Lücke, das sind so große Datenmengen, glaube ich. So, das ist so ein Fachbegriff aus der Datenbanksprache. Oh, ich kann mir wieder eine ganze Lücke Daten drauf hier laden. Ah, also die haben zu viele, zu genaue Daten. Ich denke auch, ja. Die haben wahrscheinlich von jedem die Fingerabdrücke zweimal genommen. Erinnert ihr euch noch, als uns erzählt worden ist, von jedem wären Fingerabdrücke genommen worden? Und keiner könnte irgendwie Löcher in unserem Register. Und keiner hätte irgendwie mehr so die Möglichkeit, mehrere Identitäten anzunehmen und dann Geld vom Staat zu bekommen für jede davon, weil er mal mit, mal ohne Bart war, ne? Nee, komm. Ja, und Polizeigefährder werden auch gleich ausgewiesen. 600 Behörden in Deutschland verwaltet. Das war wieder typisch Deutschland. Wir haben 600 einzelne Ausländerbehörden in den Städten und so. Und die verwalten dann die Daten, anstatt dass es da einen Trottel gibt, der irgendwo mit dem Rechner sitzt und sich darum kümmert. Ja, dann mach du das doch. Ja, würde ich ja. Ja. Ich würde so einen Bot machen, also, der dann sagt, so ablehnen. ablehnen. Also besteht das Problem quasi jetzt darin, dass wir 600 Ausländerbehörden haben, die vielleicht miteinander schlecht vernetzt sind? Oder ist es, weil ich hatte bisher mal angenommen, wir hätten gar nicht die technischen Möglichkeiten, um so viele Leute zu kontrollieren, deren Daten aufzunehmen. Beziehungsweise auch nicht das Personal. Irgendwie passt das alles vorne und hinten nicht zusammen. Es ist ein schlecht geschriebenes Drehbuch im Moment, was die Politik so macht. Ja. Daten aus 1921, das meinen die jetzt aber nicht ernst, oder? Es gibt gar keine Ausländer in Deutschland, wie soeben der Reichsfunk verkündet hat. In Einzelfällen seien Daten von 1921. Naja gut, ich meine, klar, es gibt Datenbestände, die sind älter. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Newsqualität dieses Satzes oder dieses Absatzes sein soll. Man hat da auch alte Daten gefunden. Ja, na, vielleicht, dass es schlecht gepflegte Datensätze auch noch sind. Ja, also außerdem solche Sachen, das sind auch Mammutaufgaben. Also das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel ist ja immer noch damit beschäftigt, Familien zusammenzuführen, die im Zweiten Weltkrieg auseinandergegangen sind. Die hatten ja auch. Aber das wird auch gerade abgewickelt irgendwie, oder? Nee, ich glaube nicht. Also irgendwas war da mit einem Enddatum, dass die aufhören wollen. Das ist eigentlich ziemlich interessanter Artikel, so ziemlich interessante Beobachtungen wegen Big Data, so wegen dem ganzen Datenstrom, so von ganz vielen Informationen, dass man da nicht nur die neuen Daten reinbekommen soll, nicht nur diese Daten irgendwie sortieren oder Zugriff darauf haben sollte, sondern auch noch die alten Daten auch noch entfernen, ja, und wie man das irgendwann wird die Regierung verlangen, dass sie Zugriff auf die Google- und Facebook-Daten und so kriegt, damit sie das ordentlich... Also wenn du sterben willst, einfach erstmal so deine Accounts löschen, damit der Staat weiß, dass du tot bist. Mhm. Ja. Dann müssen sie nicht Zeitung lesen. Mit dem letzten Abzug musst du den Bot starten, der dann deinen Twitter-Hauptaccount bespielt. Ja, genau. Berliner CDU-Abgeordneter will männliche Flüchtlinge an Grenzen abweisen. Hm. Also jetzt wirklich? Frauenquote, nee. Auch bei Geflüchteten. Wahlkampf. Ja, aber wirklich mal, wenn es um Quote geht, ja, wo bleiben denn die weißen Flüchtlinge? Wo bleiben denn die schwarzen Transgender-Flüchtlinge? Wo bleiben denn die Flüchtlinge im Rollstuhl, ja? Die weißen Flüchtlinge, die stehen in Amerika und checken ihre Privilegien. Die weißen Flüchtlinge, die flüchten aus den Großstädten aufs Land. Ah, ja. Oder nach Osten. Oh. Ein Überschuss an Männern kann eine Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, das hat bestimmt was damit zu tun, dass sie Männer sind und nicht welche Art von Männer sie sind, ne? Mhm. Nee, aber da würde ich sogar diese Verallgemeinerung stehen lassen, weil wenn du eine große Gruppe unzufriedener Männer hast... Ja, Unzufriedenheit, das ist dann die Qualität schon, ja. Naja, gut, der Großteil wird unzufrieden sein, weil er keine Frau findet. Ja, aber du würdest ja ganz nicht sagen, dass es ja... Frauen mit Einwandern... Ja. Dann gibt's, dann wird irgendein Anteil der Männer, ob jetzt Eingewanderte oder länger schon hier Lebende, wird verlieren. Und das ist nie gut, wenn du eine große Menge Männer hast, die verlieren, weil dann hast du ein Problem irgendwann. Ja. Zum Beispiel mit Vergewaltigung und Ähnlichem. Ja? Also diese Sachen, die werden völlig ausgeblendet. Ja, weiß ich nicht, ob das eine sich so das andere ergibt. Ja. Der Abel ist gerade, glaube ich, AFK, der könnte da was zu China sagen. Die haben das ja schon gut hingebracht. Oder Indien. Guck dir Indien an. Ist ja auch so ein Land, wo Mädchen durchaus mal bei der Geburt verloren gehen, damit man einen Sohn hat. Und guck, wie es da läuft mit Vergewaltigung und dem ganzen Kram. Ja, halt ganz andere Gesellschaften. Aber weißt du, ich verstehe halt irgendwie nicht, was das alles bringen soll, weil da können da einfach Leute hingehen und sagen, nee, ich bin aber eine Frau, so, keine Ahnung. Irgendwie so, es gibt ja einfach schon Beispiele davon, wie sich Leute eben aus diesem Glaubenskreis vom Islam, ne, sich da so Kopftuch überziehen mit Vollverschleierung und dann ankommen und dann über die Grenze kommen, ohne da ein Wort sagen zu müssen, ne. So. Gibt's ja schon. Naja, okay. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, deswegen. Weißt du, obwohl, das wird es auch irgendwie nicht besser machen, weißt du, wenn da jetzt irgendwie Frauen Attentate begehen und dann anfangen werden, irgendwie gewaltsam zu werden, nehmen wir mal an, ne? So macht es halt auch nicht besser, ne? Ja, ich unterstelle ja den Leuten gar nicht, dass es um Attentat oder Gewalt geht. Ich rede einfach davon, dass du einen brodelnden Kessel voller relativ junger Männer hast, die zu viel Zeit haben und für die du auch keine Jobs hast und für die du auch nicht für jeden einen BMW hast und nicht für jeden ein Haus und so. Ja, aber mit dem Haus, das kann man ja klären. Das kann man für die Männer in Deutschland auch nicht, ein BMW oder ein Haus. Nee, das habe ich ja gesagt. Es betrifft im Zweifelsfall halt alle. Ja? Auch die jungen weißen oder deutschen oder chinesischen Leute, die hier leben, Männer. Die sind ja auch in dieser Gruppe Männer, die eine Frau suchen im Zweifelsfall. Und die wird halt größer und härter umkämpft und die Frauen werden gleichzeitig nicht wirklich mehr. Das meine ich. Also das kann jeden treffen. Aber diese, gerade die Einwanderer kommen ja auch oft mit, ich glaube, da sind die schon länger hier leben, die sind da noch viel, viel stoischer und sagen halt einfach, wenn ich keine Frau finde, finde ich keine Frau oder wie auch immer. Aber die anderen werden sich da nicht so leicht mit zurechtfinden, glaube ich. Da ist es halt auch noch ein ganz anderer Stellenwert. Und hier in dieser tollen Ausgabe von Rom HTML lesen wir die unangenehme Wahrheit über Affirmative Action und asiatische Amerikaner. Ich finde es ganz interessant, dass das Overtone-Windows sich so weit geändert hat, dass man jetzt Affirmative Action in den USA besprechen kann. Also, ja. Was irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei jetzt nicht irgendwie denkbar gewesen wäre. Das Overtone-Window! Overtone. Ich meine, damals, als Trump zur Wahl anstand, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber ob das damit jetzt unmittelbar zusammenhängt, weiß ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Das hängt alles zusammen. Das ist eine riesengroße Verschwörung. Nein. Die weißen cis-heterosexuellen Männern. Also nein. Dann knistert doch mein Aluhut. Ego phallozentrisch. Oh Gott, bitte nicht, Alter. Doch. Nein, Abel, bitte. Warum geht es denn immer um Sex bei diesen Geschichten? Also mich triggert schon echt hart, dass irgendwie bei den meisten Überschriften immer jeder erste Buchstabe groß geschrieben ist. Why women had Ich kann dir das sogar erklären, ganz einfach, weil unter Sozialismus sogar der Sand knapp wird. Ja, wenn du in einem Land lebst, in dem der Sozialismus vorherrscht, dann hast du überhaupt nichts mehr an Ressourcen. Und die einzige Möglichkeit zu überleben ist halt eben, dass du so viele Kinder hast, dass dadurch irgendwie das Überleben der Familie und der Bevölkerung gesichert ist. Ja, du fixst quasi um dein Überleben. Ja. Ja. Das ist aber nicht das, was in dem Artikel steht. In diesem Artikel wird tatsächlich behauptet, es geht nämlich um Ostdeutschland. Hier wird tatsächlich behauptet, dass es mehr Orgasmen gegeben hätte. Wie die das herausgefunden haben wollen, weiß kein Mensch, aber Soziologen, ne? Also Ich weiß, wie die es wissen, okay? Es ist peinlich, aber ich weiß, wie sie diese Zahlen haben. Das ist, weil die Seiten wurden ja beide irgendwie abgehört und von der einen Seite wurde halt mehr gestöhnt. Richtig. Aber die haben einfach die Kahane gefragt, ja? Das die ist doch aber Stadt. Eigentlich auch irgendwie logisch. Weil während der Westen jeden möglichen Scheiß hatte, um sich vom Leben abzulenken, hatten die anderen halt irgendwie scheiß Staatsfernsehen und ficken. Oh, wer hätte das gedacht? Having lived her first 43 years under communism, she often complained that the new free market hindered Bulgarians' ability to develop healthy amorous relationships. Sure, some things were bad during that time, but my life was full of romance, she said. After my divorce, I had my job and my salary and I didn't need a man to support me. I could do as I pleased. Ja, außerdem hatte ich Katzen zu Hause. Genau, da ist der Staat nämlich dein Mann. Also es ist eigentlich, je nachdem, wie man das halt hinspinnt, ist es entweder so ein total, also könnte das auch als antikommunistischer Artikel dann herhalten. Also ich finde das auf jeden Fall lustig, dass die einfach schreiben, so, ja, Soziologen, Studien zeigen, hier gibt es mehr Orgasmen, doppelt so viele. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich Das ist so. Da hat sich der Stalin persönlich drum gekümmert. Kommunismus. Also, wir haben Essen, wir haben Internet, wir haben so Strom und Medizin, wir haben Orgasmen. Alter, wie viele Orgasmen sind bitte jetzt in Venezuela los, Alter? Oder in Nordkorea, was geht denn da ab, Alter? Ja, also, ich habe jetzt mal auf den Link Found geklickt, wieder, weil ich die Studie sehen wollte. Ja. Und bin jetzt bei sexfriendfinder.club. Sehr gut. Okay. Das erste soziale Netzwerk für Sex. Toll. Ist bestimmt das erste. Ja, das sexuelle Netzwerk, ja. Die verlinken halt nicht mehr die Studie. Ich keine Ahnung. Ich... Aber dafür sieht das aus wie ein Link. Also passt. Ja, ja. New York Times, ja. Meine Damen und Herren. Vor allem nach 1990 ist diese Studie durchgeführt worden. Das heißt, das sind alles Erinnerungsgeschichten. Also nichts davon ist wissenschaftlich aufgenommen worden, als es passiert ist, sondern die haben einfach gefragt, wie oft haben sie so gefickt? Ja, 8-mal die Woche. Wie oft hatten sie einen Orgasmus? Na jo. Immer. Und dann fertig. Ach ja. Mehr heißt ja auch nicht unbedingt, dass die Qualität davon gut war. Also... Was ist überhaupt ein Orgasmus? Ja, da müsste man ja auch dann erstmal übereinkommen. Ost-West, Sozialismus, Kapitalismus, das muss man verhandeln und am Ende wird das Wort verboten, weil es irgendwen ausgrenzt. Leute, die keine kriegen können. Oder? Genau. Control the means of erection. Sag mal, was ist denn da jetzt los? Jetzt, warte mal, steckt Reuters da irgendwie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, irgendwie jetzt Wladimir noch an Venezuela dran jetzt? Oder wie? Ja, die, Russland ist der Lender of Last Resort für Venezuela. Die sind noch kurz vorm Staatsbankrott und dann kommt Russland um die Ecke und sagt, hier habt ihr Geld, wir wollen Ölschürfrechte etc. etc. Und so Sachen. Und da beschreiben die im Detail, was da Russland so treibt. Schön, sehr schön. Toll, klasse. Russische Weltverschwörung wird immer unterschätzt. Ja, aber das erklärt mir dann wenigstens, warum der Trump irgendwie mit Nordkorea in einen Sack geworfen hat, weil es ist ja immer noch was anderes, ob du intern irgendwie Scheiße baust und Diktatur wirst oder ob du eine Diktatur bist und mit Atomwaffen drohst. Also ich verstehe nicht so ganz, warum er da Biden irgendwie auf die Fresse hauen will. Ja, aber ich denke mir halt schon, weißt du, so Venezuela da, wo Toilettenpapier irgendwie einfach nicht existiert und einfach super hart nachgefragt ist, ne, will halt irgendwie mal Lebensstandards doch irgendwie ermöglichen für Leute, damit da Leute nicht einfach rumhungern müssen, ne. Und deswegen melden die sich da an Leute, die ihr Öl haben wollen, halt Russland, ne. So, ja, toll. Aber das ist auch so ein ziemlich gefährliches Ding, ne, weil die jetzt eher in die ganz andere Richtung kippen, was ihre Probleme nicht zwangsläufig beseitigt, sondern sie einfach nur noch verschuldet, ja. Dann sind sie bei Russland verschuldet und dann ist es trotzdem nicht irgendwie was Gutes, okay? Nee, sie sind ja nicht bei Russland verschuldet, sie haben ihnen nur die Kronjuwelen gegeben, die Ölschürfrechte und so. Ja, das meine ich ja, ja. Und natürlich hat Amiland dann schon wieder Bedenken, weil das Russland wieder zu einem stärkeren Öllieferanten macht, etc. pp. Ja. Alles. Ja, aber es ist auf jeden Fall. Das Ding ist halt, dass venezolanisches Öl halt oft von den USA eingekauft wird. Das ist ganz interessant. Schon echt lustig, wie wir uns hier auf diesem Planeten so richtig hier politisch und international, transkontinental da Gedanken machen über ein paar Bäume, die mal im Sumpf gefallen sind und dann zu Öl wurden. Ist geil. Ja, und naja. The Russians are catching Venezuela at rock bottom. Das würde jede kapitalistische Macht auch machen, wenn da ein amerikafreundlicher Diktator an der Macht wäre. Und das haben sie gemacht, also... Oh mein Gott, das Ding habe ich gelesen. In der gesamten Länge. Scheiße, Mann. Alter, dieses eine deutsche Mädchen, das da mit 16 da abgehauen ist von zu Hause. Weißt du, der Artikel ist lang. Also die hat da ihren Eltern gesagt, dass sie mit ihren Freunden da einen Ausflug machen will. Ne? Und dann ist sie aber abgereist in so ein Konfliktgebiet da. Und die wurde da jetzt gefunden mit einem Kind, ja, irgendwie so verletzt im Arm und total schockiert. Und man weiß halt nicht, ob sie irgendwie für ISIS wirklich Leute umgebracht hat, ja. Aber die war so richtig, weißt du, wie diese Leute, die man da, von denen man so hört, zum Beispiel dieses eine da, das von Wölfen großgezogen wurde, ne, so richtig komplett so entmenschlicht, irgendwie richtig, oh, so ein Wrack halt. Schlimm, schlimm. Und da geht es auch im Artikel darum, dass der Vater das dann mitbekommen hat und es erfahren hat. Und sie heißt Linda Wenzel. Und der Vater hat es erfahren, der hat es mal geweint, weil so, das ist so, ja, das ist seine Tochter und das ist so, Alter, das ist so herzzerreißend, meine Fresse. Boah, wenn ihr Kinder habt, lasst sie nicht zu ISIS gehen, Alter. So dämlich, wie das klingen mag, ja. Klingt total dämlich. Ja, aber ich glaube, der Rainer hier hätte auch gesagt, geh nicht zu ISIS. Also ich glaube nicht. Ja, aber macht es so, dass ihr euer Kind nicht zu ISIS gehen will, ja. So, macht das. Bringt ihm Islamophobie bei. Das schützt ja ISIS. Ja, weißt du, also das. Oh. Oh Mann. Das ist so scheiße traurig, Mann. Tja. Ich hab letztens ja mal so in die Runde gefragt, aus welchen Gründen denn überhaupt so eine junge Frau zu ISIS geht, ja. Und ich meine, natürlich in dem Alter ist man sehr empfänglich für Einfluss von außen, ja. Wenn sie da einen radikalen Freund gefunden hat, wird er sie bestimmt davon versucht haben zu überzeugen, ja, komm, schließ dich ISIS an, wir gehen dahin, ist total super, wir sind wie Bonnie und Clyde und knallen die alle ab, ja. Aber ich habe auch dann überlegt, irgendwie, als ich dann dieses traurige Bild von dem Vater gesehen hat, so, dass wir in einem Land leben, wo es vielen Jugendlichen einfach an Struktur fehlt, ja. Jeder kann alles sein, jeder wird dazu ermutigt, alles zu tun, aber am Ende dieses Gedankengangs liegt auch viel Enttäuschung, wenn die dann feststellen, ich habe doch meine Grenzen, ja, und ja. Ja, und selbst wenn man das, ja. Genau, das macht Leute schon empfänglich dafür, ne? Und dann kommen da Leute hin, die dir dann sagen, weißt du was, hier, einfach über Freundeskreis, weißt du, irgendjemand, der da sagt, hier, dieser Tarek oder so, ne, der Typ da, ne, der kennt da wen, der jemanden kennt, ne? So, und die glauben an so eine Religion und wenn du dich da denen anschließt, dann wird man sich um dich kümmern und da wird man dir helfen, du kannst da immer hinkommen und so. Und sowas gibt es doch schon, sowas kennt man doch schon, ne? Aber dieser Schritt, wirklich hinzugehen und sich so tief indoktrinieren zu lassen, ab einem bestimmten Punkt ist es ja schon dann wirklich so ein Erpressungsmechanismus. Weil es dann ja heißt, weißt du was, du willst ja nicht, dass deine Eltern darüber erfahren, was hier gerade passiert und so, ne? Mhm. Das funktioniert doch auch, also das funktioniert ja auch ohne den Islam. Das funktioniert mit Scientology, das funktioniert ja mit Prostitution. Du musst halt jemanden finden, das hat ja auch in Rotherham und Newcastle so funktioniert, dass sie sich die gesucht haben, die eh schon vom Leben irgendwie enttäuscht und gezeichnet waren in jungem Alter. Und da gibt es viele von, weil viele Eltern ihre Kinder auch einfach vernachlässigen. Ja. Also geistig und emotional vernachlässigen, gibt es da jede Menge von. Und diese Leute schnappen sich diese Leute wie Raubvögel. Gerade halt so Leute wie Scientology oder so. Das ist ein uraltes Prinzip. Du musst dir die suchen, die eh schon wackeln und musst ihnen deinen Scheiß eintrichtern, bis sie glauben, dass der Scheiß dafür verantwortlich ist, dass es ihnen besser geht. Genau. Ja, und die ist mit 15 schon zum Islam konvertiert. Also spätestens da wären bei mir die Alarmglocken als Eltern angegangen. Da muss man doch irgendwie, aber wie willst du ein 15-, 16-jähriges Mädel aufhalten, wenn es das dann wirklich will? Dann müsstest du das daheim festbinden. Ja, nee, du kannst dem Kind halt schon irgendwie sagen, weißt du was, lass uns erstmal drüber reden. Ja, so, ja aber also, da kennen wir den Fall ja nicht. Ich denke schon, dass der Vater da mit dir geredet hat, aber... Ja, und Religionsfreiheit ist ab 14 in Deutschland. Ja, das ist ja, also es ist total schwierig, da auch eine Grenze zu ziehen, wo du halt auch das Persönlichkeitsrecht von dem Mädchen verletzt. Halt deswegen sage ich ja auch, Logikunterricht, ja. Ach, Opex. Ja, tut mir leid, aber Bildungsreform. Mit deinem Logikunterricht, das ist wie mit Feminismus. Wenn wir den haben, kommt alles in Ordnung. Genau. Ja, aber ich meine, Leute haben doch schon einfach so intern so die Möglichkeit, logisch Schlüsse zu finden. Ja? Das Problem ist nur, dass die es nicht benutzen oder falsch verwenden. Aber wir haben doch eigentlich auch einen Logikunterricht, der nennt sich Schule. Ja, ne, halt, ja. Zumindest als ich da war, waren viele Sachen auf Logik ausgerichtet. Egal. Aus verschiedenen Ecken, aus Mathe, aus Sprachanalyse, aus allen möglichen Richtungen, aber es ging eigentlich immer darum, dass du versuchst, dein Leben mit Logik, das hat mit Sachkunde angefangen und mit Physik und Chemie, wenn du es verstanden hast, dir weitererklärt, wie es funktioniert. Ja, das meine ich schon, aber heute hast du viel zu viel Anlauttabelle und wenn du Physik nicht magst, dann mach doch irgendwie Sport oder so. Genau, und deswegen meine ich ja einfach so. Wenn ich nur noch sonntags abends einen Papp nehme, bin ich da noch drauf, wenn ich in die Schule komme. Also hier, Kanada, Armee errichtet Zelte für Flüchtlinge aus den USA. Ja, das ist wegen dem Vietnamkrieg. Viele Leute, die sich vor dem Dienst in Vietnam drücken wollen, fliehen. Nee, das ist schon länger her. Nee, diesmal sind es halt, glaube ich, die Leute, die merken, dass es unter ihren Hintern irgendwie heiß wird unter Trump. Und die sagen, okay, dann verpissen wir uns mal lieber nach Kanada, weil da sind die Leute freundlicher. Wobei ich mir jetzt halt auch überlegen würde, Kanada, wer sind die Leute, denen es zu heiß unterm Hintern wird bei Trump? Ja, sind das die illegalen Mexikaner? Ich glaube halt nicht, dass das die illegalen Mexikaner sind. Na, wenn es die reichen Leute sind, da braucht man doch dafür einfach keine Zelte aufstellen. Die haben genug Geld. Haitianer? Ja. Ja gut, das ist, na gut, die schicken sie wahrscheinlich natürlich zurück, weil sie sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Da gab es ja Haiti ist ja irgendwie auch erst wieder, das Erdbeben ist noch nicht so lange her und hat das Land eigentlich komplett zerstört. Ja. Aber gut, Haiti, da haben sie schon mal, zumindest müssen sie keine Angst vor Selbstmordanschlägen haben, nehme ich mal an. Höchstens so Voodoo-Puppen, die überall rumliegen oder so. LeChuck. Ja. Guck mal, ein dreiköpfiger Affe. Du fechtest wie eine Kuh. Vassar teaches freshmen to appreciate social justice. Das ist auch nochmal so aus dieser Richtung Uni in Amerika. Vor allem required. Genau, also du musst, wenn du da anfängst an diesem College, musst du eine Serie von Diversity Workshops als Studentenorientierung durchstehen. Ne? Und das dauert 15 Tage lang und es gibt exklusive Events wie ein Dinner für erste Generation niedriges Einkommen oder undokumentiertes Studenten. Also Leute, wenn du als Erster in deiner Familie irgendwie studierst oder irgendwie, oder was meinen die damit? Nee. Ja, doch. Ja, wenn du erste Generation Student bist in deiner Familie oder halt wenig Einkommen hast in der Familie oder eben nicht dokumentierter Student bist, was auch irgendwie keinen Sinn macht. Die ersten zwei kann ich verstehen, aber das dritte? Du bist illegal im Land, aber an der Uni. Ja, scheint zu geben. Ja. Das ist sowas wie, wo die Alt-White versucht hat, illegale Mexikaner zum Starbucks zu lotsen, um sie da alle quasi auf einmal abschieben zu können. Die College in Amerika kostet richtig Asche. Ja, überleg mal, du willst Ingenieur werden und was ordentliches mit deinem Leben anfangen, willst Brücken bauen, dann kommst du dorthin und dann wirst du hier willkommen geheißen und dann heißt es erstmal jetzt Kulturmarxismus und kein Mathe. Weißt du, ich keine Ahnung. Vor allem zwei Wochen lang im LGBT Center Open House rumhängen, yay. Ja, Mann, geilo. Ja, LGBT oder Women, ne? Hauptsache keine Männer. Ja, müsste man eigentlich so dann mal ein paar Studenten anstiften, dass sie ein Men's Center Open House. Da gibt es dann Tischkicker und. Women's Zigarren Center und Open House. Ich meine, wie kann man Diversity-Themed Workshops anbieten, ohne dabei irgendwie wirklich alle Positionen zu repräsentieren? Ich meine, was ist das? Ja. So, das ist ganz einfach. Ich begrüße Sie alle zu unserem Diversity-Workshop. Würden sich die weißen Arschlöcher bitte nach rechts stellen und die guten Leute nach links? Ja, und dann machen die das und dann heißt es hier, siehst du mal, die Weißen sind immer rechts. LOL! Apropos immer rechts. Das ist scheinbar angeblich im Moment das Parteienspektrum in Deutschland. Und lass mich raten, das wurde ausgefüllt von jemandem, der Mitglied in der Linken ist, oder... Könnte man denken. Ich denke, dass es Jutta Ditfurt war. Das sieht aber schon hart aus wie dieses Meme, weißt du, hier bin ich und alles andere sind Nazis. Ja. Aber echt, ey, sogar die SPD, was? Geil. FDP ist ein bisschen rechter und klein wenig autoritärer als die SPD. Man könnte natürlich auch denken, dass es die über Feld, Wald und Wiese bekannte Politologin Julia Schramm gezeichnet hat. Das würde so ihre Welt sich ziemlich gut darstellen, finde ich. Ja, hallo Leute, ich habe mir den politischen Kompass mal ausgefüllt, ne, und ich bin jetzt Mitglied bei der Linken, ihr seht das ja, ne, wir sind da unten links und total links und libertär und alle anderen, ja, da müsst ihr euch ein bisschen in Acht nehmen, ne, ihr seht schon, auch die SPD, die FDP und die AfD vor allem, ja, sind alle autoritär und rechts, ne, also dann ist wenig geil um Milo und darum wählt die Linke. Ja. Aber sie haben ihnen braunen Cola gegeben, der Linken. Oh je, das ist tiefrot. Also ich wäre auf diesem Kompass da, so auf dieser Achse, auf dieser vertikalen Achse, wäre ich in der unteren Hälfte, so ungefähr so in der Mitte, so zentristisch halt, ich weiß, Re und so, ne? Ja. Aber so, ne, müsste ich ja eigentlich, das nächste an meiner Position wären dann die Linke, ne? Und ich mag die Linke nicht so wirklich. End of course, moderates. Ja, das kannst du auch voll vergessen. Also die Linke gehört da auf jeden Fall nach oben und nach links. Ja, zwar weit nach oben, aber vielleicht nicht unbedingt weit nach links, weiß ich nicht. Die gehören eigentlich von allen Parteien fast am höchsten bei Authoritarian. Ja, ja und die FDP gehört auf jeden Fall wesentlich weiter nach unten und wesentlich weiter nach links. Ich weiß nicht, bei der mal, AfD, das FDP, scheint mich auch ein bisschen so gerade. Die FDP will ja jetzt Cannabis Ahnung, legalisieren und lauter solche Sachen, also zumindest in Niedersachsen kommt das jetzt irgendwie. Und ja, also damit gehören sie auf jeden Fall nicht in das Autoritäre da irgendwie rein. Ja, also keine Ahnung. Die Grünen, ja, weiß ich nicht. Die sind für mich auch noch ein bisschen autoritärer auf jeden Fall. Ja, genau, aber die sind eher linker als rechter autoritär, oder? Nee. Ich würde drei Felder nach oben, eins nach links. Das ist ja schon Schachspielen hier. Nee, nach rechts, sorry. Drei Felder nach oben, eins nach rechts. Ich habe mich versprochen. Ah ja. Also oh je, aber wenn überhaupt nicht mehr sozial. Aber wenn alle Parteien jetzt, die irgendwas mit der Regierung zu tun haben, rechts und autoritär sind, warum haben wir dann immer noch keine Außengrenzen, die gesichert sind? Also jetzt mal ernsthaft. Also so. Ja, aber das ist doch das typische Weltbild von jemandem, der auch sagt, das sind alles Nazis. Weißt du, das ist doch so ein ganz einfaches, du könntest das schwarz und weiß, du bräuchtest gar keine Farben, es wäre schon klar, worum es geht. Ja? Das ist einfach dumm. Das ja, also wirklich, wenn die alle so recht sind. Der Müller raus kann, der nur eine Position als richtig ansieht, egal was mit den anderen ist, den setzt er sich gar nicht auseinander, weil er hat Recht. Julia Schramm zum Beispiel. Ich will einen Veggie-Day deutschlandweit oder eine Veggie-Woche. Und wir müssen alle unsere Autos abschaffen bis zum Stichtag. Wenn die Grünen haben ja gesagt, nur 2020 oder wann? Oder 30? Wann sollten wir alle unsere Verbrennungsmotoren abgeschafft haben müssen? Ich will aber nicht. Super sozial auch für die Leute, die sich ein Auto gerade so leisten können. Ja, ne. Ja, also auf jeden Fall, es hatte da auch jemand eine Anfrage gestellt, wie denn diese Zahlen zustande kommen, also diese Einordnung. Und da hat man ihn dann an die häufig gestellten Fragen verwiesen, wo da irgendwie dann drinsteht, so ja, wir betrachten nicht nur irgendwie das, was in den Programmen drinsteht, und wir fragen auch nicht nur irgendwelche Parteien, sondern da ist wohl auch irgendwie so eine Einschätzung irgendwie mit bei. Und ja, also das ist halt Kuddelmuddel-Kram und Quatsch, was, also könnte man so zusammenfassen. Das ist Blödsinn einfach. Auch nach deren eigenen Kram schon. Es ist rein subjektive Einschätzung. Und ja. Außerdem glaube ich, dass die AfD doch rechter wäre als die CDU, aber genauso libertär, oder? Also, oder vielleicht irre ich mich da. Also ich würde bei der AfD, die sind schon autoritär, aber nicht so hart, wie das hier dargestellt ist. Also die sind nicht härter autoritär als die CSU, oder? Sind die nicht eher sozialkonservativ und ja, ökonomisch? Halt, weißt, ja, ne? Eher wie die FDP? Ja, ich glaube halt, so auch in der Art, so das Bild über die AfD zu haben. Und CDU und CSU, das sind Subventionskacks? Weißt du, Landwirtegeld hinwerfen und Kohle und überall Subventionen und so. Also ich sag mal, lieber Landwirten als halt Genderprofessoren. Ich weiß nicht. Ja, also auf jeden Fall alles, was ihr so seht im Internet, mal ein bisschen hinterfragen, so. Ey, Twitter, ne? Löscht den Scheiß! Ey! Hashtag, löscht das! YOLOCAUST! Ja, als der ich das Mann schon gesehen habe, da YOLOCAUST, ne, da hat der Typ eigentlich Bilder genommen, die er auf Social Media gefunden hat, ja, und dann auf so einer Seite verlinkt, ne, wo er halt da gezeigt hat, hier Leute, die da auf diesen Ja, genau. Blöcken rumspringen, so hin und her oder so verschiedene Handstände oder so machen oder jonglieren oder so. Ja? Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, oder? Genau, genau, da haben wir drüber gesprochen gehabt. Das war, glaube ich, dieses oder letztes Jahr irgendwie da gewesen. Genau, letztes Jahr eher. Ja, auf jeden Fall hat der Typ da Holocaust gemacht und jetzt hat er, soweit ich weiß, jetzt eben noch ein paar Tweets rausgedruckt und auch wieder hier mit der namentlichen Erwähnung von den Leuten, die es gemacht haben. Also nicht mit so einem Docs, ja, aber schon mit so einer Verlinkung, wer es gesagt haben soll. Ja, die ausgedruckt. Wie hat er das gemacht auf der Straße? Okay. Ja, der hat so sich so Schablonen angelegt und dann halt ja auf der Straße damit rumgesprüht. Ja. Nennt man das nicht Vandalismus? Naja, also Social Activism. Social Activism, ja. Nee, ja, aber ich finde die Idee gar nicht mal so scheiße. Also direkt vor der Twitter-Zentrale, da gehören sie ja auch hin, ne? Ja, aber ich finde trotzdem scheiße, dass jemand sich das rausnimmt und dass das auch gar keine Konsequenzen hat. Ich verstehe das nicht. Vor allem, weißt du, sprüh doch mal drei Hakenkreuze vor diese Zentrale. Es ist, weißt du, wo ist der Unterschied zwischen so einer alten, verrückten Frau? Das Hakenkreuz ist in Deutschland verboten, das ist ein Strafbestand, ja. Ja, ein paar von den Sachen waren ja wahrscheinlich auch Volksverhetzung oder so, was sie da irgendwie meinten. Und das, was da steht, ist doch teilweise auch, du veröffentlichst hier im öffentlichen Raum irgendwie Hass auf Juden und was weiß ich. Ja, also, ja, das ist eigentlich wieder ein klarer Fall von, er darf das halt, ne, auf der Metaebene da irgendwie. Ich meine, guck mal, da sagt er ja auch, warum er das gemacht hat. Er sagt, ich habe in den letzten Monaten rund 300 Hass-Tweets gemeldet. Hass-Tweets ist auch so ein Unwort, Entschuldigung, aber ist so. Ja. Weil Twitter die meisten nicht gelöscht hat, habe ich sie vor ihr Büro gesprüht. Okay, gut. Ja. Er meint, die löschen nicht genug. Ja, also ist er dann halt quasi hingegangen, hat das Schablon für diese Hass-Tweets angefertigt und die den quasi direkt vor die Nase gesprüht. Er sollte das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das ist so ein guter Bürger. Der Maas würde ihn loben. Nein, ja, der Maas, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Der hat den doch sogar retweetet. Ich finde nur die Aktion jetzt nicht besonders, ja, was soll ich sagen, verurteilswert oder so. Also das ist okay. Gut, warum er das gemacht hat, darüber können wir uns jetzt streiten. Das ist fucking Virtue Signaling. Ja, ja. Ja, ja, so ein narzisstischer Kram, so irgendwie von wegen, ja, hier, guck mal, wie gut ich bin. Ich zeige euch hier den Hasskram. Ich habe das alles schon gemeldet, was ich übrigens auch in Zweifel setzen muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das entweder alles gemeldet wurde von ihm oder ob das alles nicht gelöscht wurde. Muss ich mal fragen, ja, ob er die Schablonen angefertigt hat, bevor oder nachdem er den Tweet gemeldet hat. Wär auch interessant zu wissen, ob er gelöschte dahingesprüht hat. Außerdem wäre die ganze Aktion doch viel praktischer, wenn er das, keine Ahnung, auf so ein Archive packen würde, all diese Tweets. Und das dann halt auf seiner wiederum digitalen Webseite ausstellen würde. Ja, aber dafür kriegst du ja nicht die Publicity, die du hier kriegst. Ja, eben. Das ist ja das Ding. Ja, ne? Ja, es kommt was an. Für deine Publicity hast du öffentliches Eigentum verunstaltet. Aber guck mal, in dem Film selbst sind dann zuerst einige der Sprüche auf dem Bürgersteig zu sehen. Es kommen Passanten zu Wort, die sich angewidert von dem Hass zeigen. So, ja, okay. Ja, das ist doch irgendwie der Punkt davon, oder? Dass du Leute da, die damit nicht irgendwie bereit wären, konfrontiert zu werden, damit konfrontierst und dann so total smug dastehen kannst und sagen kannst, Hate Speech. Ja, aber ist doch auch wieder, du machst, diese Sachen sind alle echt, aber du verdichtest hier ja einen minimalen Anteil an einem Medium und nimmst auch nur eine Sorte Sachen raus. Das heißt, du verschleierst praktisch Tatsachen. Weil für jeden von diesen Dingern gibt es auch jemanden, der sagt, du hast nicht alle Latten am Zaun. Also wenn wir uns als so Schablonen und nach dem Ausmaß von dem, was er da vandaliert hat, ne, hingehen und sagen, ja, okay, 300 Tweets sind halt schon viel, ne? Aber als Informationspunkt, so als Menge, ist das echt verdammt wenig. 300 Hass-Tweets, Alter. Das ist schlimm. Vor allem, wer soll das denn wegmachen? Ja, das macht dann wieder die Stadt weg. Unsere Steuergelder, ja, gehen dafür drauf. Naja, ne. Ach nee, du bist ja Dauerstudent. Nein, hallo, ich höre bald auf. Okay, alles klar. Dann sei dir verziehen. Danke sehr. Jugendschutz.net ist Philosophia Perennis jugendgefährdend? Was ist Philosophia Perennis? Das ist ein Blog, der eher konservativ ist, würde ich jetzt mal sagen. Dieser David Berger, der ist so viel auf Twitter unterwegs. Lass mich jetzt keinen Scheiß erzählen, aber haben die nicht in letzter Zeit auch massiv Probleme mit Klagen, dass sie wirklich mit Klagen überhäuft werden? Also ich dachte irgendwie 70 Klagen oder sowas. Das wäre. Zwei ja, Links aus Leserkommentaren, okay. Ah, es geht um die Geschichte mit hier, wie hieß er? Lösch dich Sören? Nee, doch Sören, oder? Hurensören. Hurensören, genau. Aber das ist doch auch wieder, das zeigt wieder zu welchen, zu welchen billigen Mitteln hier die Kritiker greifen. Und zwar dann sich auf zwei Links aus den Kommentaren zu beziehen und sich dann am Jugendschutz hochzuziehen, um jemanden mundtot zu machen. Das ist halt schon ekelhaft. Moment, ich muss das auf die Kette kriegen. Jemand hat quasi auf das, was er schrieb, geantwortet und in dieser Antwort waren Links. Bei dem zweiten hier steht es ja, bei dem zweiten Jugendgefährden-Eintrag handelt es sich um einen weiteren Link auf Metapedia zu einem Artikel über Benjamin Friedman, Antisemit, okay. Bla bla bla. Und ja. Ja, aber ich meine, wenn man über diese Leute redet und sie dann irgendeine Seite verlinkt, die sich mit ihnen befassen, wo ist das Jugendgefährden? Ja, weil keine die Seite Ahnung, halt eingeschätzt ist. Hat er jetzt irgendwie mal einen Anspruch gehabt, dass er da irgendwie besonders jugendfreundliche Inhalte veröffentlicht? Hör mal, Mond, das ist eigentlich genau dieses Ding von What about the children? Ja, think about the children. Das ist so ein moralisches, emotionales Argument, ja, wo ja, es darum geht. Ja, es gibt halt in Deutschland diese Gesetze, ne, wonach du jetzt hier halt, wenn das als Jugendgefährden eingestuft ist, dann darfst du es halt nicht mehr öffentlich irgendwie. Ja. Da gibt ja halt, die Linkhaftung. Muss es halt beschränkt werden im Zugang und du darfst es nicht bewerben und so. Und ist halt eben das Ding, dass sie jetzt von ihm erwarten, dass er halt diese Links da irgendwie entfernt. Oder er soll halt auch irgendwie als Jugendgefährden eingeschätzt werden. Ja, das ist halt wirklich genau so ein Sammelbegriff halt, würde ich mal behaupten, diese Bezeichnung von jugendgefährdend, weil nämlich in Russland ja dann auch diese, was da als Homopropaganda bezeichnet wird, ja, deswegen verboten ist, weil es ja die Jugend eben korrumpiert, ja. Das geht way back auf hier den Typen, der da die Jugend vergiftet hat und so der Typ da, ne, der dann so ein Hemlock getrunken hat, ne, so der Typ. Weißt du, der erste Gamergator, ja, der. Ach, ja. Kokos. Kokos? Entschuldigung. Nein, ich verzeih dir nicht. Ja, außerdem ist ja auch irgendwie die Rede von Jugendschutz nett, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil das ist halt irgend so eine Webseite und nicht irgendwie hier die hier diesen Brief irgendwie geschrieben hatten. Was stand da? Das ist ja da irgendwie einfach übers Ziel rausgeschossen beim Tippen oder so. Ja, hat schon Jugendschutz nett im Kopf gehabt. Ja, keine Ahnung. Touristen aus China wegen Hitlergruß festgenommen. Ist lustig, weil irgendwie am 5.8., okay, bei mir hat ab dem 1.8. da dieser Ferienkurs angefangen und bei mir ist so eine Chinesin angekommen, die nicht einmal im Unterricht war und die ist irgendwie eingereist und hat eine Wohnung in Heidelberg, aber ist nicht zum Unterricht erschienen und die kommt aus China und dann kommt sowas raus und ich denke mir so, okay, Touristen aus China wegen Hitlergruß festgenommen. Mein Zug nach Heidelberg fährt in einer Stunde. Ach, da gehe ich nochmal schnell an den Reichstag. Jetzt hier mal, ab geht's hier. Ja, die muss da irgendwie dann Strafe zahlen und dann ja. Wobei das halt auch, also ich kann schon verstehen, dass du jetzt als deutscher Staat keine Lust hast, dass dann da Fotos irgendwie dann rumkursieren, wo du mit so einem Gruß dann halt da rumstehst, aber sind halt auch Touristen, was? Keine Ahnung, Alter. Also, weißt ja du, gut, aber du gehst halt auch nicht irgendwie nach New Orleans und machst irgendwie, läufst dann mit der konföderierten Flagge durch den schwarzen Viertel oder so, das macht man halt nicht. Punkt. Keine das Ahnung, ja. Oder in China wirst du auch mit der, in Uigurentracht nicht weit kommen. Aber weißt du, die haben niemanden angegriffen. Die haben sie einfach nur so, ja, keine Ahnung, eventuell auch einen Spaß erlaubt. Ich glaube nicht, dass es einfach richtig krass Nazis waren oder Leute. Ja, ja, nee, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem, also Spaß ist halt, deswegen haben wir Grenzen. Ja, ja. Und wir können halt auch nicht sagen, okay, das waren Ausländer. Für die gilt das so nicht, weil wir nun mal den Grundsatz haben, dass vor dem Recht jeder gleich ist. So. Ja. Ja, außerdem kann man sich ja voraus informieren und sollte es eigentlich. Interessant wäre es jetzt gewesen, was passiert gewesen wäre, wenn das zwei weibliche Chinesen gewesen wären. Ja, da wäre Lindes Klötzchen noch Lechtsladigale. So, ja, keine Ahnung. Also ich meine, das ist nun mal einfach verboten in Deutschland. Das hätte man auch vorher wissen können. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Schilder sind. Bitte nicht den Hitler grüßen oder so, aber jedem Reiseführer, der sein Geld wert ist, sollte ein Artikel über wie geht man in Deutschland mit Nazis um, weil es, die Nazis kennt jeder auf der Welt, ne? Und jeder kennt die halt so gut, wie ihm sein Land das vermittelt hat. Und das, man sollte halt schon auf so kulturelle Dinge Rücksicht nehmen, denke ich. Ja. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, es gab ja auch mal diesen Ami, der sich da in irgendwo in so einen Ofen reingelegt hat, um zu beweisen, dass da kein Mensch reinpasst oder sowas. Ja. Also, das ist. Ich habe ja, glaube ich, auch schon mal von dem Kunden von mir im Spiegelladen erzählt, der gesagt hat, ich habe meine erste Tochter auf dem Obersalzberg gezeugt. What? Also es gibt halt so Leute. What? Oh Gott, oh Gott. Herrlich. Mich würde mal irgendwie da in dem Rahmen schon mal irgendwie interessieren, wie das chinesische Internet auf diesen Vorfall reagiert hat. So. Es wurde zensiert! Abel, da müsste ich. Es wurde zensiert. Da hole ich mal Informationen ein. Ja, Bundestag zahlte jahrelang keine Sozialbeiträge. Was? Und das ist nicht der, wie heißt der, Eulenspiegel? Nee. Nee. Es geht auch nicht um überhaupt keine Sozialbeiträge, sondern es geht nur um bestimmte Sozialbeiträge halt für. Leute, die in Öffentlichkeitsarbeit und im Besucherdienst, wie das da heißt, beschäftigt waren und geklagt hatte, ich glaube, die Rentenversicherung hatte geklagt, dass die halt scheinselbstständig sind, also halt eben irgendwelche Voraussetzungen nicht erfüllen, die man für Selbstständigkeit braucht. Vielleicht haben sie nur den einzigen Auftraggeber oder so. Es gibt ja so verschiedene Sachen, die man erfüllen muss wegen Scheinselbstständigkeit. Du kannst halt nicht dauerhaft denselben Auftraggeber haben. Das genau. Aus 6 oder 8 Wochen oder so. Und dann musst du 2 Wochen oder 3 Wochen für jemand anderes schaffen. Kann dich dann nicht der Bundesrat anstellen, der Bundestag, die Bundestagsgebäudeverwaltungsgesellschaft? Ja, genau. Die haben, hast du 3 Jobs oder so? Ja, da waren sie, haben sie wahrscheinlich nicht genau genug aufgepasst oder so. Aber es ist auf jeden Fall schon lustig. Es ist richtig lustig. Es passt halt dazu, was scheren uns diese blöden Gesetze? Wir machen halt, was wir wollen und das noch nicht mal irgendwie schlau. Also das ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn einen jemand verarscht und man merkt, er hat sich nicht mal Mühe gegeben. Naja, im Prinzip hat das jetzt irgendein Gericht entschieden, da ist auch das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen, weil, ja, das kriegt ja sicherlich nochmal Berufung oder so. Warum müssen wir an dieser Stelle auf einmal irgendwie die paar Euro sparen, die es kosten würde, die Leute, die bei uns im höchsten Haus, was wir haben, arbeiten, auch vernünftig zu bezahlen und vernünftig zu sozialversichern? Was soll denn der Scheiß? Ja, also ich denke mal, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist wahrscheinlich der Bedarf jetzt nicht so unbedingt gegeben. Da würde ich ganz einfach hingehen und sagen, okay, wir zahlen alles nach und kürzen den gesamten Diätenkram dann entsprechend um die Summe. Ja, aber dann hast du halt im Endeffekt noch weniger Angestellte im Bundestag. Weil, also die ganzen Abgeordneten rennen ja auch alle noch mit irgendwelchen Leuten rum, die sie selber bezahlen müssen. Hm. Die arbeiten ja nicht alle bei den Fraktionen. Ist das auch, wirklich alles nötig? Hat das eigentlich überhaupt mal jemand überprüft? Und wozu stellen wir dann nebenbei noch Leute von McKinsey ein? Oder... Ja, das ist ja bei irgendwelchen Ministerien oder so. Und das sind jetzt keine persönlichen Mitarbeiter da irgendwie von den Leuten. Ja, aber wenn die doch alle schon 12 persönliche Mitarbeiter haben, warum brauchen wir dann noch Beratungsteams von externen? Also ich verstehe nicht ganz, wo wir unser Geld haben. Die ja nicht. Wie viele haben die? 1 oder 2 pro Person. Ich weiß jetzt nicht, wo sich diese Öffentlichkeitsarbeitsleute da jetzt irgendwie rumgetummelt haben. Ich habe keine Ahnung. Und Besuchsdienst weiß ich auch nicht. Genau, aber das können wir ja vielleicht den von WNW mal fragen, wenn er jetzt waren wahrscheinlich die armen Schweine, die vorne an der Metallschleuse stehen müssen und dich abtasten. Die hat man dann schlecht bezahlt, was immer eine gute Idee ist. Das ist überhaupt der Witz. Das letzte Mal, als ich im Bundestag war, war ich ja begleitet von einer Frau. Und ich wurde abgetastet, sie nicht. Sexismus. Aha. War sie bekannt vor Ort? Nee. Hast du einen Turban aufgehabt? Nee. Die war genauso ein Nobody wie ich. Ja. Also als ich da war, bin ich auch durchleuchtet worden. Meinen die Leute. Meinen sie wirklich, ja. Ja gut, weißt du, warum die so gut gegen Hackerangriffe gewappnet sind? Weil wir in Deutschland kaum Wahlautomaten haben. Ja. Ja, wenn ich das hier schon richtig gelesen habe, dann meinten die auch, das ist alles prima mit den Automaten und so, das wird schon alles gut werden. Ja, ich erinnere mich noch an 2012, wo der CCC entdeckte, dass man diese Dinger manipulieren kann. Ja, das gibt es jedes Jahr. Die Hanseln denken doch auch nicht nach. Ich stelle mich doch nicht hin und sage, haha, bei uns habt ihr keine Chance, liebe Hacker. Wir sind super vorbereitet. Das ist doch so viel wie, okay, wer schafft es als Erster, in die deutschen Wahlcomputer einzudringen? Das ist doch eine Aufforderung, wenn du sowas öffentlich verkündest. Ja. Also, würde mich nicht wundern, wenn schon irgendwo wer dran arbeitet in irgendeinem Keller, um ihn hier eins auszuwischen. Und es ist ja auch nicht so gewesen, dass wir früher nicht gedacht hätten, wir wären gegen Sachen gewappnet, die dann aber doch passiert sind, was Viren oder Stuxnet oder sonst wen angeht. Naja, vor allem digitale Datensätze sind ja besonders leicht zu manipulieren, das ist dann halt schwerer nachzuprüfen, wo das halt passiert ist. Oder wie. Ja, kommt drauf an, wenn man das halt macht. Es gibt ja schon so ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel, was sie jetzt für diese Kryptowerbung Währungen da benutzen. Da gibt es ja auch so Prüfsummen, mit denen das halt abgesichert wird, dass diese Transaktionen halt zum einen anonym sind, aber zum anderen halt eben auch nachvollziehbar sicher sind. Also, dass man da nichts dran ändern kann, weil das ansonsten dann halt auffallen würde. Ja, das war auch noch ein Artikel von Mond. Genau, richtig. Ja, zwei Hilfsorganisationen setzen Rettungseinsätze im Mittelmeer aus. Und zwar, das wisst ihr wahrscheinlich schon, es gibt mehrere NGOs, die halt eben im Mittelmeer Flüchtlinge vor der libyschen Küste retten und die dann halt quasi nach Italien bringen, wo sie dann halt eben in Europa Asyl beantragen können. Ja, und dann haben sich zwei, wie ihr da seht, rausgezogen. Die eine war Ärzte ohne Grenzen. Es war ganz interessant, der Grund war ganz interessant, weil Ärzte ohne Grenzen haben natürlich einen humanitären Auftrag und die Leute haben quasi die Gelder zurückgezogen, weil sie gesagt haben, ja nee, ihr ermutigt diese Flüchtlinge dazu, sich dann in das Meer zu stürzen, ihr fördert die Schlepper, die sich da eine goldene Nase dran verdienen und darum ziehen wir jetzt unsere Gelder zurück und das hat anscheinend auch gewirkt. Ja. Es gibt dann noch so eine andere NGO, die Identitäre Bewegung mit Defend Europe, die schippern da rum auf dem Schiff Seastar und melden halt eben diese ganzen anderen Schiffe der anderen NGOs, beobachten die und arbeiten sogar angeblich mit der libyschen Küstenwache zusammen. Und die beanspruchen jetzt für sich selbst, dass halt sie das Licht auf diese Schleppermachenschaften gelenkt haben und dadurch halt eben auch die anderen NGOs unter Druck geraten sind. Aber ich glaube, tatsächlich ist es eher so, dass halt auch in Italien mittlerweile die Häfen dicht gemacht werden für solche Schiffe und die darum dann erhebliche Probleme haben, ja, das Migrationspaket zuzustellen. Ja, auch das zu behaupten, das würde jetzt erst ins Zentrum oder so rücken, ist schon auch gewagt, weil diese Kritik, dass die viel zu nah an der Küste und mit Schleppern teilweise Hand in Hand, die gibt es ja nun schon, seit das mit der Mittelmeerroute so intensiv geworden ist eigentlich. Gegen diese... Ja, also wenn du teilweise siehst, wie nah die an die Küste ranfahren, frage ich mich halt auch, warum fährt man dann halt über das gesamte Mittelmeer zurück, statt halt da in Libyen an Land? Ne? Ja, weil sie dann als Flüchtlinge gelten und dass da wohl irgendwie erhebliche Probleme gibt, die werden dann halt gleich verhaftet. Und ja, die sind da nicht so tolerant, ne? Da kann er auch schon Wobei, was heißt das? was heißt das, Flüchtlinge gelten. Von den Leuten, die 2016 gekommen sind, sind 2,65% Flüchtlinge. Der Rest sind illegale Einwanderer, die geduldet werden. Also die kriegen dann Status von in Notlage, Seenotrettung, aber die werden nicht automatisch zum Flüchtling. Also. Und sind nur Männer auf den Bildern. Nur. Ausschließlich eigentlich. Was nochmal das Problem verschärfen wird, was wir sowieso schon in dem Bezug haben. Also entweder ihr könnt euch dann, irgendwann könnt ihr euch entscheiden, entweder eure Kinder bleiben ohne Frau oder ihr stimmt einem umfassenden Familiennachzug. Also dann wäre Afrika halt leer, aber gut. Könnt ihr euch dann entscheiden. Ich wandere aus. Nach Libyen, die müssen ja mittlerweile alle hier sein. So, okay. Nächster Artikel. Ja, kommen wir nun zu etwas unterhaltungstechnischeren. Mehmet Scholl wurde ja jetzt entlassen als Kommentator beim Fußball, von der ARD war es, glaube ich. Und zwar, weil er irgendwie so ein bisschen gestichelt hat dagegen, dass bei diesem, was war das, Confed Cup, irgendwie über Doping im russischen Fußball irgendwie geredet wurde. Und deswegen haben sie ihn jetzt entlassen. Und das ist vor allen Dingen insofern interessant, weil wir hier schon mehrfach darüber berichtet hatten, auch irgendwie von Zapp, das Medienmagazin und so, wie die halt irgendwie jetzt immer so ein bisschen probieren, so diesem Sport, auch so ein bisschen GEMA-Gate-mäßig, irgendwie so dieses von wegen, das ist eigentlich nicht wichtig, was da ist, sondern wir müssen uns über diesen ganzen Sozialkram irgendwie drumherum irgendwie, müssen wir uns jetzt unterhalten. Weil das sind ja hier keine richtigen Journalisten, es sei denn, die können sich irgendwie darüber reden, irgendwie, was da alles schief läuft mit dem Sport und so weiter und so fort. Und ja, also das ist halt also, so ein bisschen... Ich muss sagen... Entschuldigung. Ja, erzähl mal erstmal. Also ich muss sagen, ich gucke ja nicht so viel Fußball, aber ich fand ihn eigentlich eine recht erfrischende Erscheinung. Ich finde es ein bisschen schade. Weil davor der präsige Netzer oder Olli Kahn oder so braucht eigentlich kein Mensch, aber er hat wenigstens ab und zu auch mal Sachen gesagt, die Leuten quer gesessen haben. Ich erinnere mich noch dran, wie er irgendwie Angst hatte, dass Gomez sich wund liegt, wenn er weiter so viel rumsteht. Und das war genau das, was ich auch gedacht habe über die erste Halbzeit von dem Spiel, aber Netzer oder so, noch weniger so Leute wie Delling oder was, hätten sowas auch gesagt. Und er hat halt die Eier gehabt, das zu sagen. Deswegen ist er halt nicht so beliebt. Und das wird alles dazu beigetragen haben, dass er sich irgendwie da seinen eigenen Rauswurf verdient hat, sag ich mal. Und dann auch noch praktisch Russland in Schutz nehmen. Und das in der heutigen Medienlandschaft, das geht nicht. Ja, das geht also auch wenn er Russland gar nicht in Schutz genommen hat, sondern einfach halt gesagt hat, lass uns mal über Sport reden. Ja eben. Also halt dieses Ding von wegen so, ja, das ist eigentlich alles egal, was da irgendwie passiert, aber wir müssen jetzt irgendwie dringend darüber reden, dass sich irgendwelche Leute da nicht fair sind und so, was ja auch sicherlich stimmt. Also ich gehe da eh von aus, aber ich meine, im Endeffekt, dann, das ist genauso wie mit der Tour de France damals, die haben sie ja dann auch irgendwann abgegeben, als sich halt eben herausgestellt hat, dass sie alle da eigentlich nicht fair spielen, das ist eigentlich ein Sumpf. Aber dann haben sie es 2 Jahre nicht gesendet und dann haben sie so getan, als wäre jetzt alles in Butter oder was. Wieso läuft die jetzt da wieder? Ich verfolge das nicht. Haben die nicht irgendwann zurückgeholt? War das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall haben sie es irgendwie abgegeben und das ist halt das Ding im Prinzip, mit diesem ganzen Olympia und was da gar nicht was Kram. Also, wenn das die Messlatte ist, dann können sie das alles nicht übertragen. Weil irgendwelche Leute wird es da immer geben, die da halt nicht fair spielen und so. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also das ist halt eben auch das Ding, dass die Leute in Deutschland halt immer noch nicht verstehen, dass das halt einfach Unterhaltung ist, dieser Profisportkram normalerweise. Und so diese gesellschaftliche Relevanz, die man hier irgendwie dem Sport irgendwie zuspricht, wo auch irgendwelche Politiker dann da irgendwie von faseln und so ein Kram. Also die gibt es zumindest im Profisegment ist die eh nicht gegeben. Und dann brauchen sie sich da nichts vormachen. Ich finde das ein bisschen albern und lächerlich, wie sie sich dann da aufblustern, so nach dem Motto, ja, wir sind jetzt hier richtige Journalisten und wir reden jetzt hier über die wahren Probleme irgendwie da, über die Leute, die da irgendwie Müll machen und so. Ja, also es ist mir lieber, die Leute sagen, wir sind keine richtigen Journalisten, wir sind einfach irgendwelche Entertainer und wir reden hier irgendwie über diesen Sport, den ihr euch anguckt, um ein bisschen Zeit zu schlagen oder so und fertig ist. No. Da ist er. Ja, da ist er. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht, Feivel. Also, was ich immer öfter höre und was mir jetzt auch gerade macht im Zusammenhang mit diesem Geschichte, wo Neymar da für 222 Millionen Euro Ablöse verkauft worden ist und das mit üblem Getrickse gegen die Fairplay-Regeln. Ich höre immer öfter von Leuten, die eigentlich sehr auf Sport stehen, auch so dieses, ich bin's leid. Also selbst mein Bruder, eingefleischter Frankfurt-Fan, war wirklich so an dem Punkt so, ach, warum eigentlich? Warum soll ich mir jetzt den ganzen Kram, die ganze Liga wieder angucken? Ist eh alles scheiße. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht doch mein Sportreset irgendwann eine Chance hat, wo man einfach alles auf Null stellt und weg mit dem ganzen Dreck, weg mit den ganzen AGs und wieder zurück irgendwie zu einer, dass Sport was Positives ist. Ich weiß nicht, das wissen ja viele gar nicht mehr. Also als ich klein war, ich glaube, bis zu den Spielen von 76 oder 82, ich weiß es gar nicht genau, ja, durften nur Amateure. Da kann ich dir aber auf jeden Fall sagen, da, das gibt schon so, du kannst ja irgendwie dir bei dir um die Ecke auf dem Bolzplatz die Amateure angucken. Da zwingt dich ja keiner irgendwie. Nee, aber es war, dadurch war ja auch dieses Ding, dass nicht jeder Leichtathlet irgendwie Millionengage, nicht jeder Hockeyspieler Millionengage, dass es diese Industrie nicht in dem Maße gab. Ne? Weil du, also diese, es war klar, dass das so Breitensportarten und das klar gab es da auch Profis und so, aber nicht in diesem Wahnsinnsmaß, dass ein Spieler angeblich 222 Millionen wert ist oder 30 Millionen im Jahr Gage kriegt oder diesen ganzen Wahnsinn, der im Endeffekt ja den Sport an sich kaputt frisst. Ja, du brauchst ist doch keiner glücklich mit diesem Kommerzsport. Wer ist denn glücklich mit einer Liga, in der immer der gleiche gewinnt? Ja, brauchst du eine Gehaltsobergrenze, muss nicht mehr jeder gegen jeden spielen. Das ist ja beim DFB-Pokal gewinnt ja auch nicht mal der gleiche. Also. Das sind alles Sachen, die man machen könnte, um das interessanter zu machen. Da können sie sich ja auch drüber unterhalten, halt eben. Aber ja. Also. Oder es gab diese schöne Regel, nicht mehr als drei Ausländer im Mannschaftskader. Was ist das Problem dabei? Wo ist das Problem gewesen? Das war nicht rassistisch, sondern das war einfach Punkt. Wir machen das so und das machen alle so und das gibt eine gewisse Erdung und es gibt ein gewisses Gefühl irgendwie und jetzt? Und mein Bruder hat erzählt, Frankfurt hat irgendeinen 17-Jährigen als den vierten deutschen Pflichtspieler aufgestellt, der nie gespielt hat und ein kleines Gehalt bekommen hat für ein Jahr. Ja? Weil sie halt, damit sie noch einen mehr einstellen konnten, so ungefähr. Ach, ist doch alles scheiße. Ja, also wenn du mich fragst, sollten sie sowieso diese Scharade da irgendwie aufgeben und die Bundesliga gleich ganz platt machen und gleich eine Europa-Liga vernünftig irgendwie draus machen, dass das halt Profisport und alles andere ist. Der gleiche Kram, den es jetzt auch ist. Kannst du dir halt dann St. Pauli da irgendwie angucken gehen in der fünften Liga oder sonst wie wo. Wenn du da Bock drauf hast. Ja, aber guck mal, im Endeffekt, wenn du dann siehst, was der Fußball auch für Kosten verursacht für die Gesellschaft, was der in Brasilien, was für eine Scheiße da gelaufen ist. Wenn das richtiger Profisport ist, dann hast du das Problem auch nicht mehr. Also, ja, eben. Also wenn du dann auch sagen würdest, die zahlen dann das auch so und machen das auch so, dass das nicht mehr so eine halbstaatliche Veranstaltung fast schon ist. Ja, also ich war ja mal bei einem richtigen Footballspiel, bei einem Ligaspiel, American Football in Amerika, da gibt es keine Polizei. Also gut wie keine. Stand einer im kurzärmeligen Hemd davor, das war alles. Und da brauchst du dann ja, auch gut, nicht... Ja gut, aber da steckt doch immer eine ganz andere Drohung dahinter in Amerika, was dir passiert, wenn du Dummheiten machst. Das haben wir hier halt. Naja, keine nicht. Ahnung. Und die Drogen, die wir haben, werden nicht ausgenutzt. Ja, aber ja. Das ist ja auch keine Gäste. Schade eigentlich. Das ist ja nicht mal Gäste-Fanblogs. Das liegt natürlich auch daran, dass eh die Distanzen so groß sind normalerweise. Aber du hörst ja auch von der Aggressivität in den niederen Spielklassen nur schreckliche Geschichten. Also ja. Selbst in den Jugendligen schlagen sich die Leute schon aufs Maul wegen irgendwie Schiedsrichter entscheiden oder der Schiedsrichter wird eingeschüchtert oder ähnliches. Also das ist alles irgendwie aus den Fugen, dieser ganze, da gab es auch eine Doku drüber, wie Kinder schon gehandelt werden mit 13 irgendwie, wird auch schon, eigentlich darf man sie erst ab 14, aber da wird trotzdem schon irgendwie gedeichselt, dass da Geld fließt und dann ist das für den Verein und den und ach, ätzend. Bocht, meine Damen und Herren. Ja. Ja, kommen wir nun zum Aufreger der Woche. Also ich fand es zumindest ziemlich grauenvoll. Ja, es soll eine Wahl-Sondersendung geben von Funk. Der Weltraumaffen wahrscheinlich auch. Die wollen um 18 Uhr anfangen, um 18 Uhr auf den Sonntag. Könnt ihr euch das vorstellen? Das macht doch keiner. Wer ist denn so wahnsinnig? Man könnte ja so frech sein und das live übernehmen. Ne? Ich will direkt eine Konkurrenzveranstaltung dazu haben. Also. Und drüber quatschen. Da müssen wir echt mal gucken, was wir da machen können. Also, dass man vielleicht ab und zu mal hinschaltet. Was ist denn gerade bei Funk los? Ja, also wenn man das hier schon alles liest, vor allen Dingen. Also zum einen, dass das hier halt Pro7 Sat.1 irgendwie produziert. Aber mit Gebührengeld natürlich, weil es Funk ist. Ja. Mit euren Steuergeldern, für die hart gearbeitet habt, außer wenn ihr Moment seid. Das sind keine Steuergelder, das sind Abgaben. Ja, ach genau. So. Ganz großer, wichtiger Punkt. Da kriegt man sofort eine über den Mund gefahren im Internet, da muss man vorsichtig sein. Ja. Steht dann wieder in den Kommentaren. Achso, na gut. Ja, haben wir Auftritte dann hier von Musikern und spannende Live-Show-Elemente. Ja, genau, spannende Live-Show-Elemente. Und irgendwo stand ja auch noch was. Ich denke mal, die werden eine Außenwette im Schwimmbad haben, wo man dann guckt, wer die meisten Boote in einer gewissen Zeit an Land ziehen kann. Also, ja, oder versenkt, ne? Wenn man die Identität. Ja, was dann, wer die Wahl gewonnen hat, denke Bildung, ich. Soziale Gerechtigkeit und Migration. Soziale Gerechtigkeit und Migration. Und die Gastgeberin ist vis-à-vis. Kennen wir die? Vis-à-vis? Also ich kenne die glaube ich nicht. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Kunstname. Aber Visa, ich habe letztens gehört, es gibt wieder auch so eine Initiative, dass irgendwelche YouTube-Idioten die Merkel interviewen. Und dabei ist hier unsere völlig hohlrollermäßige It's Coleslaw aus diesem einen Video. Wie die sich immer wieder die Leute aussuchen, die dahin dürfen, ey. Vis-à-vis ist eine deutsche Moderatorin, Schauspielerin und Rapperin aus Berlin. Und sie ist so um die 30. Hat ein Album rausgebracht. Okay. Ha. Also so eine, ja, weiß ich, kann man vielleicht sagen, Viva Tussi, MTV Tussi, ach, die spielen ja beide keine Musik mehr, ne? Politisch korrekter Rap war das dann, oder wie? Ja, irgendwie sowas. Ich guck gerade. Parental Advisory, Political Correct Lyrics. Ja, sie macht halt so, bei Interviewformaten macht sie öfters mal mit, wahrscheinlich ist sie deswegen da. Darfst du da jetzt mal die Moderatorin meme? Ach, guck mal, mit Serdar Tanguy und Olli Schulz. Oh ja. Interessant, dass die stellen so ein Projekt auf die Beine und sourcen das dann an die Privaten aus, steht da oben. Studio 71, also diese Sat.1 Pro7-Geschichte, war in der Vergangenheit schon mehrfach als Produzent von Webshows für Funk tätig. Warum? Ja. Wir geben euch das Geld doch schon. Warum könnt ihr das dann nicht selber machen? Warum gebt ihr erst dann noch diesen werbefinanzierten Volltrottel-Fernsehmachern, die diese ganzen unsäglichen Castingshows und diesen ganzen Mist produzieren? Hm. Ja, das weiß ich, das riecht schon an. Die Gesellschaft eher verroden. So eine Kacke. Kinder, die von Anfang an mit Deutschland sucht den Superstar und so eine Scheiße aufwachsen. Ja, das ist, wo dann halt. Die Debatte. Diese ganzen Casting-Shows. Du bist so ein Loser, du Opfer, ey. Ja, diese ganzen Casting-Shows sind doch nur unser modernes Äquivalent zu Kolosseum. Nee, Moment mal, im Kolosseum ging ja wenigstens was ab. Da wurde nicht irgendwie irgendein Scheiß geredet, nur die ganze Zeit, sondern da gab es auch schon. Ja, Mars, wenn dann, weiß ich nicht, wenn bei das Supertalent die Leute gegeneinander kämpfen würden, würdest du das angucken? Wie gegeneinander kämpfen? Einfach nur Boxen finde ich zum Beispiel langweilig. Also ich würde sowas wie Running Man würde ich wahrscheinlich gucken. Ja, das wäre mir zu krass, dann um es nicht zu sehen. Aber es gab ja mal dieses Experiment, damals irgendwie in den 70ern haben sie mal so eine Fernsehsendung gemacht, wo es darum ging, dass die Leute sich als Mörder bewerben sollten, um halt für Geld jemanden umzubringen. Und es haben wirklich Leute sich beworben halt. Ne? Also die haben dann wirklich Anträge, also Lebenslauf und so. Bisherige Berufserfahrung. Ich habe den und den umgebracht. Ja, was ich noch schnell zu der Geschichte sagen wollte, mal abgesehen davon, dass es wieder absolutes Blödfernsehen ist, sehe ich da schon wieder die weitere Verquickung von Entertainment und Informieren. Ja, und das finde ich scheiße, weil warum können Nachrichten nicht einfach Nachrichten sein? Warum muss man alle politische Inhalte irgendwie aufarbeiten, damit, weiß ich nicht, damit sie cool, crazy und hip sind und die Kids sich das angucken, ja? Auch die, ich bin schon auf die Show-Elemente echt gespannt. Was machen die da? Drehen die am Bundestagsrat oder müssen die Abgeordnetennamen raten? Oder? Ja, dann hast du halt einen Haufen Transen, die dann, weiß ich nicht, in der Musikkapelle spielen. Wie bei den Bundestagsmalern, dass du dann so einen Namen kriegst, dann musst du den Politiker malen und die anderen so Altmaier, Dregger, Söder. Ich freue mich schon drauf. Ja. Es gibt dann so ein Skandalquartett wahrscheinlich, da musst du den Politiker zum richtigen Skandal hinzuordnen. Raten Sie die Körpergröße von Heiko Maas. Was, doch so klein? Naja, okay. Ja, kommen wir nun zu noch was mit Kolosseum. Ja, das werden ja wahrscheinlich die Leute, die uns zuhören, mitgekriegt haben. Gestern ist jemand bei einem Zusammenstoß anlässlich eines rechten Marsches zwischen Gegendemonstranten und Rechten ist in die Gegendemonstrantenmenge mit einem Auto reingefahren und danach wieder abgehauen. Es war eine Demonstration, die von verschiedenen rechten Strömungen quasi geplant wurde. Sie lief unter dem Namen United Right, mit dem Ziel, dass halt zum Beispiel die verschiedenen gesplitterten Strömungen mal zusammen für bestimmte Ziele. Man muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall muss man echt mit dem Rechtsbegriff, das ist nämlich das, weil da wird viel zu viel drunter vergangen, zusammengefasst. Also ich habe auf den Bildern einen Haufen Scheiß-Nazis gesehen. Ja. Ja, also das muss man dann auch mal einordnen und sagen, ey Leute, die Leute sind da. Die haben da Hitlergruß gezeigt. Hitlergruß, die sind da mit Schilden, wo halt. Mit Hitlerfahren, mit Nazifahren, ja genau. Das war schon richtig scheiße. Also, ich wollte die Leute auch nicht als meine Nachbarn haben. Ja? Dann lieber den Boateng. Dann lieber Boateng. Ja, nee, ich höre ja auch in verschiedene Podcasts rein und so, ja, auch beim Feind, bei der Daily Show und habe mitbekommen, wie das organisiert wurde, wie die sich ausgesucht haben, wie die da hingehen mit den weißen Shirts und so. Und am Ende gab es dann noch so ganz fadenscheinig den Aufruf, nicht gewalttätig zu werden, keinen Anlass zur Aggression zuzulassen. Aber dass es da natürlich dann von beiden Seiten auf die Fresse gab, ist, weiß ich nicht, ich glaube, Amerika-typisch was schon. Also der Pip hat gestern ein Video gepostet, wo man die Gewalt gesehen hat, die da auch vor diesem Autoanschlag schon geherrscht hat. Ja. Und da waren wieder mal, also wer hat das so schön zusammengefasst heute auf Twitter, so wir wollen euer Politaktivismus-Lab-Scheißkrieg nicht. Ne? Mhm. Es ist mir egal, ob Nazis oder Antifas sich auf die Fresse hauen wollen, aber dann bitte, dann sind wir wieder beim Kolosseum. Dann lasst uns doch echt irgendwie ein Stadion nehmen und dann könnt ihr euch da auf die Fresse hauen, dann verkaufen wir noch Eintritt und davon unterstützen wir Projekte in den Flüchtlingsländern. Ja. Aber dass da jetzt auch wieder von den Medien sofort halt Leuten wie Trump die Schuld gegeben wird und was weiß ich, wem alles. Ja. Das finde ich halt so bitter. Bei jeder anderen Straftat, die irgendwie politisch oder ideologisch motiviert ist, wird sofort die Samthandschuhe raus. War das in Hamburg wirklich linke Gewalt? Waren das nicht vielleicht eher doch fehlgeleitete? Ist das wirklich der Islam der Hintergrund dieses Terroranschlags gewesen? Aber hier ist es natürlich sofort Trump. Ja, das ist auch sofort. Ich meine, okay, es war rechte auch Gewalt. Gewesen, ja? Ja. Also, ich meine, es war rechte Gewalt. Der Typ, der sein Auto, sein Dodge Challenger in die Menge reingefahren hat, ist vorher bei dieser Demo mitgelaufen auf Seite der Rechten. Ja, man sieht ihn, wie er da so ein komisches Schild hochhält mit mit so einem Zeichen von irgendeiner rechten Vereinigung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche. Ja, also das stimmt schon. Nur, dass es jetzt wieder benutzt wird, um Trump zu attackieren, das ist so ein bisschen bedenklich, gerade auf welcher Basis. Ich meine, er hat gesagt, er verurteilt. Wird ihm jetzt negativ ausgelegt, ja, weil er sich nicht ausdrücklich von Rechten distanziert. Ja, aber wenn der Trump doch nicht rechts ist, wieso muss er sich von Rechten distanzieren? Ja, das ist halt eben das Ding, dass es bei diesen Sachen dann sofort wieder heißt, ja, da haben wir mal wieder einen Beweis für das gesellschaftliche Problem. Und bei den anderen Sachen, ne, die Mars gerade aufgezählt hat, da heißt es dann halt von wegen so, ja, das ist Einzeltäter oder es gehört nicht dazu oder ein Verwirrter oder sonst wie wo. Ja, das ist ja gut, er hatte wohl eine Psychose, aber die wurde halt dann auch durch. Ja, aber bitte, jeder, das habe ich auch schon mal gesagt, jeder, der mit einem Auto in eine Menge fährt oder mit einer Waffe in die Menge schießt. Jeder von denen hat eine Psychose, sonst würde er das ja gar nicht tun. Also, das, ja, wobei, also, da das ist ja, also ich würde es nicht als Psychose beschreiben. Psychose ist der Zustand, wo du Stimmen hörst und Wahnvorstellungen hast. Ja, aber das ist nicht doch, also wenn Lage, du dich so weit von deiner Ideologie zu handeln, weißt du. Aber eine, aber eine Psychose ist ja was rein Medizinisches. Ich finde, es ist, wenn du Gewalt immer als so was Psychisches hinstellst, dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, das geht an der Sache vorbei. Der Typ hatte eine ganz klare Motivation, Leute zu verletzen. Vielleicht ist einfach nur seine Absicht, Scheiße zu bauen und ein großes No-No zu machen und Leute anzufahren mit seinem Auto auf der Demo. Vielleicht ist es einfach nur das ist das Problem. Weil, ja, weil diese Bash-Leute haben ja auch keine Psychose. Ja, das ist halt die andere Seite, dass halt dieser Diskurs, der in der Gesellschaft herrscht, diese verbale Herabsetzung und Nazi und was weiß ich alles, dass das die Leute, glaube ich, auch nicht friedlicher macht. Ja? Und dass auch das von der Seite kommt das unwidersprochen, all die Beleidigungen und die Hetze und alles, was diese Leute sagen, wird bei denen, die hier auf dem Bild zu sehen sind, sicher auch zu Recht halt als Nazisprech bezeichnet. Aber da werden halt, das Problem ist, dass die halbe Mitte da noch mit reingerührt wird. Mhm. Und dass du so, also mit diesem ständigen Aufziehen der Aggressionsspirale von einer Seite, während die andere stillhalten muss, weil jeder Zucken wird ihr als Gewalt ausgelegt. Mhm. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen, dann kommst du zu so einer Scheiße wie da. Das durchgeht, da reicht ja einer für. Das ist ja das Problem. Ja. Ich gebe hier den Medien auch ganz klar eine Mitschuld, weil die seit eigentlich davor schon, seitdem Trump Präsident ist und davor schon, wirklich die ganze Zeit nur dagegen schießen, ja, möglichst radikalisieren, möglichst polarisieren, ja, weißt du, und ein Klima schaffen, in dem solche Ausbrüche passieren können. Ja, also das will ich jetzt auch nicht mal sagen, weil das ist ja im Prinzip so ähnlich wie das, was die jetzt halt behaupten. Ich würde einfach sagen, dass diese Leute wahrscheinlich schon die ganze Zeit da gewesen sind und dass es wahrscheinlich dieses Kram unter Obama auch gegeben hätte. Soweit ich das verstanden habe, ist diese komische Demonstration ja jetzt so ein bisschen irgendwie gewesen. Die haben die sich nicht auch irgendwie White Lives Matter oder so genannt? Nee, das Problem war doch da, dass da wurde eine Statue von General Lee entfernt. Und ein paar umbenannt. Und das war der Grund, warum die sich da getroffen haben, um zu sagen, nee, das finden wir scheiße, wir finden so Sklavenhalter generell gut. Und ich meine, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, wenn eine Statue irgendwo steht, lass sie stehen. Ja, es war auch irgendwie, glaube ich, weil der wurde in Equality Park oder irgendeinen Unsinn umbenannt, weißt du? Ja, aber man kann so eine Statue stehen lassen und man kann ihr Kontext geben. Ja, genau. Also, wie ja, ich auch daran nicht dafür wäre, irgendwie Auschwitz einzuebnen, sondern ich finde es besser, wenn es da ist und es ist Kontext dazu vorhanden. Daran merkst du doch dann aber halt eben auch, dass es genauso passiert wäre, wenn Obama jetzt im Präsidentenamt gewesen wäre. Also ich denke auch, dann hätten die sich ja auch eine Aktion gemacht. Unter Trump fühlen sie sich jetzt vielleicht ein kleines bisschen mehr ermuntert, aber das kann nicht ausschlaggebend sein. Stimmt. Also ich meine, es hat sich ja unter Trump quasi auch so diese Alt-Right gebildet. Ja, und jetzt hier auch davor eigentlich schon gebildet. Also die ist ja, ja klar, aber das hat das Ganze, das war ja, aber die, tut mir leid, aber die Trump, diese Wahl, das war auf jeden Fall ein Katalysator, ja, für die Alt-Right. Ja, um ihnen Selbstbewusstsein zu geben, aber ja, ist natürlich immer schwer zu sagen, hätte, wäre, könnte und so weiter, ne, also... Ja. Die Frage ist halt, ob so in Leute reinfahren, ob das Schule macht, ob das eher so ein Event ist oder ob das ein Trend wird. Ja, es gab ja in England auch schon so ein Ding, ne, wo einer da irgendwie... Also ich denke, das wird so laufen, dass jeder dann seinen eigenen Betonpoller dabei hat immer. Es ist ja, also in England, das war glaube ich von einer Moschee irgendwie, wo einer da wen überfahren hat. Ja. So als Retour quasi. Vehicular Manslaughter... Das macht anscheinend wohl die Runde auf beiden Seiten. Ja, ja, ich denke mal, das andere ist halt so eine Antwort darauf. Ne? So nach dem Motto, hier, wenn ihr irgendwie Leute hier irgendwie umfahrt, dann machen wir das mit euch auch. Was natürlich kein Deut besser ist. Nee, ja. Ist es auch nicht. Das finde ich ein bisschen, kommt die Idee halt ein bisschen entmutigend. Weil irgendwie für mich ist das jetzt mittlerweile schon das Anzeichen dafür, dass es ein bisschen zu spät dafür ist, die Leute zu entradikalisieren, die zur Vernunft zu besinnen. Wenn die schon so aufeinander losgehen. Ja, das hättest du auch vor, was weiß ich, wie viele Jahren in Weimar sagen können, ne? Das ist halt, also wenn... Das ist wenn, halt die, wenn die zweite spannende Frage jetzt auch eigentlich, weil wie seht ihr denn da die Wahrscheinlichkeit für Deutschland, dass das hier auch bald so abgeht? Ich glaube, es kann jeden Tag passieren. Es braucht ja nur einfach... Ich weiß, also es gibt ein paar Szenarien, unter denen ich, also zum Beispiel halt, wenn jetzt Erdogan Kurdistan richtig öffentlich und offen halt angreifen würde, also nicht so verdeckt, wie er es die ganze Zeit tut, und das wirklich publik würde, dann könnten wir hier sehr schnell solche Zustände haben, einfach durch das Pulverfass, was da schon entsteht. Ja. Und dann würden sich, denke ich, auch jeweils Lager bilden und die Krawalltouristen würden mitmachen und die sowieso schon die ganze Zeit gewartet haben, dass die Revolution von rechts oder von links losgeht, würden mitmachen. Also ich kann mir das eher als so ein Schneeball vorstellen. Dass du dann, einer zündet das an, der nächste zündet zwei davon an und dann lass mal noch Wirtschaft einer die zusammen. Ich meine, von Identitären gibt es ja auch so Bilder, wo du sie dann im Wald stehen siehst, wie sie so paramilitärische Übungsdinger machen. Oder aus Frankreich gab es doch so Bilder, wo sie dann alle so, keine Ahnung, möchte gern militärisch dastehen. Und dann ihre Krieg spielen, ja. Das machen die ein Wochenende im Sommer wahrscheinlich oder so. Und dann gehen sie alle wieder nach Hause und essen noch einen Rückweg bei McDonald's. Ja. Nur mal so als Funfact, es gibt ja mittlerweile genug Programme, es gibt ein Programm, Entschuldigung, ja, wo halt eben Flüchtlinge jetzt zu Kraftfahrern ausgebildet werden sollen. Juhu! Ja, will ja keiner arbeiten, also soll es die Flüchtlinge machen. Nur mal so. Will keiner arbeiten, weil das durch Subkontraktoren Scheiße und so zur Hölle gemacht worden ist. Deswegen will da keiner arbeiten. Das könnte man ganz schnell wieder ändern. Ja, klar. Nee, du, also ich habe vor kurzem meinen Arbeitgeber gewechselt und bin in eine etwas ältere Firma jetzt untergekommen, die absolut fair bezahlt, aber auch dementsprechend Ansprüche hat und sowas, ja. Aber der Markt hat sich ein bisschen gespalten. Du hast halt eben die Profis, ja, die wirklich qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Und dann gibt es halt eben diese Masse an Leuten, die einfach nur einen Führerschein haben, kurz mal die Ziffer 95 haben sich eintragen lassen und so weiter und jetzt dann irgendwie gewerblich für irgendwelche, wie du schon sagtest, Subunternehmer fahren und so. Und die machen den Markt natürlich kaputt. Und das wird auf jeden Fall nochmal eine Belastungsprobe sein, wenn massenweise Kraftfahrer ausgebildet werden sollen. Wobei ich sage, da gibt es einige Hürden für die, ne? Wenn ich dann nur an die IHK-Prüfung denke und solche Geschichten. Aber gut, keine Ahnung. Ich meine, jemand, der... Ich frage mich auch, wie diese Leute überhaupt Prüfungen schaffen bei uns. Ja. Wenn die, also, ob da auch geholfen wird oder... Ich weiß nicht. Da wird dann halt ein bestimmter IHK-Prüfer eingeladen und dann läuft das schon. Naja gut, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind bestimmt auch einige bei, die etwas radikaler sind, die hinterm LKW... Hör, Prost, Mahlzeit. Ja. Freut euch. Ja, und wir merken ja auch immer wieder, dass die ja nicht mal radikal hergekommen sein müssen. Die müssen nur in der falschen Moschee irgendwie vorbeigegangen sein und jemandem zugehört haben. Ganz genau. Ich höre mich jetzt hier schon wieder wie so ein Endzeitprophet an. Nein, alles ist gut. Eure Sneakers, eure Lebensmittel, alles kommt pünktlich an. Wir haben bald noch mehr Kraftfahrer. Ansonsten geht die Welt zur Hölle, aber Kraftfahrer sind da. Es sind genug Kraftfahrer da. Das ist ja für Mad Max dann perfekte Voraussetzung. Genau, richtig. Da müssen, ja, aber glaubst du, die haben alle einen Führerschein? Ja, da muss man mal Kontrolle machen. Zeuge, ne? Mond! Zeuge! Ist doch dann witness egal. Me! Witness me! Ist doch dann vollkommen egal. Ja. Also, dann haben wir endlich das Antikapitalisten. Nee, wie heißt es? Anti. Na, anarchokapitalistische. Das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Ich finde das immer noch so großartig, dass der Film als feministisches Meisterwerk gehypt worden ist und die feministische Kommune, die sich gebildet hat, von der waren am Ende noch vier Leute über, die anderen waren alle tot, weil das irgendwie nicht geklappt hat, was sie vorhatten. Finde ich immer noch sehr humorvoll. Ja, aber ich glaube halt, das ist deswegen wegen dieser Ausbeutung. Aber die Furiosa. Wegen der Ausbeutung, die sie da zeigen, weil sich Leute denken, cool, dass die Ausbeutung ja in Deutschland oder im Westen im Moment auch so ähnlich ist, wie irgendwie Leute als Milchkühe benutzen. Ja, ich würde auf jeden Fall eine Bewerbung für den Job als der Typ mit der Atemmaske schreiben, klar. Warum nicht, ne? Ja. Ich würde die Dinger auch fahren. Ich bin schon schlimmere LKW gefahren als die in Mad Max, also. Dann ist es ja entschieden. Verkehrs. Okay, ich mach den Chef, du machst den Typ mit dem Auto. Und Chris ja, ist Inspektor Furiosa. Pro Mad Max. Ich werde einfach Wanderprediger, wenn Mad Max einsetzt. Das kann ich mir so absolut vorstellen. Das ist sicher ein Traumjob für dich, Wanderprediger. Ich kann das auf jeden Fall gut faken dann. Ich weiß genau, wie es funktioniert. Ja, mach mal dicht oder habt ihr noch was? Mel Gibson. Ich guck gerade nochmal, ich glaube, du hast jetzt. Genau. Ich guck gerade, aber ich glaube, du hast von mir alles reingenommen, ne? Nee, so Huffington Post habe ich jetzt erstmal weggelassen, weil das war eh zu ähnlich. Ja, scheiß drauf, genau. Ja. Boah, Alter, das ist echt toll, wie das hier schon alles läuft mit den Artikeln und dass wir auch so uns eingependelt haben auf so 2 Stunden, 2,5, so. Das ist ganz cool. Ja, da alle da draußen, die da jetzt noch fleißig mithören, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr irgendwie Anregungen habt, dann könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben. Aber die für euch behalten! Wir wollen keine Kritik! Ach, Moment, Abel, wir müssen uns doch... Wer kritisiert, wird gebannt! Pesky Adblock. Abel, wir müssen wir uns doch... Wir sind unantastbar und fehlerfrei! Wir müssen Götter! Abel, wir müssen uns doch mal der Konkurrenz hier stellen, ja, Funk und so, wir müssen doch einen tollen Eindruck machen. Ich meine, wir sind ja noch, wir sind noch live. Oh Mist, das war so jüdisches Behind-the-Scenes-Meme-Magic-Plan. Ist jetzt offenbart, oh nein. Ist egal, du bist unantastbar, du bist die Jude. Genau, so, ja, lasst ein Like da, ja, lasst euch nicht gendern, ja, Kulturmarxismus, Re und so genau. Weiter. Und wenn ihr Scheiße findet, disliken, aber bitte kommentieren. Genau, ja. Ja. Keine Adorno-Kacke. Sagt's eurer Oma, die Oma findet uns geil. Ja, tschö. Bis nächste Woche, ciao, Leute.